redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zur Wissenschaft, worin Holger Klein und Florian Freistetter über Wissenschaft plaudern. Mit Florian Freistetter. Und Holger Klein. Ich war in London. Ich war in Südtirol. Das sind beides Orte, an denen ich gerne leben würde. Also in London würde ich gerne leben, in Südtirol würde ich auch gerne leben. Wobei, seit mir eine Südtirolerin gesagt hat, dass da im Grunde gibt es da nur 350.000 Menschen und die kennen sich irgendwann alle und der soziale Druck und die soziale Kontrolle seien extrem hoch. Seitdem überlege ich mir das, ob ich da leben oder nur Urlaub machen will. Also Urlaub machen auf jeden Fall. Also ja. Ich war in der Nähe von Bozen. Also Bozen ist noch eine kleine, große Stadt. Mhm. Wenn man da in den ganzen Dörfern rundherum lebt, ja, das muss man halt wollen. Da ist halt ein Dorf und wenn man irgendwo anders hin will, muss man irgendwie eine halbe Stunde im Auto fahren oder 10 Minuten im Auto fahren oder sonst irgendwo hin. Also ist halt alles nicht so wie London. London ist anders. London wäre vielleicht wieder zu groß. Ist es auch. Wobei ich einen Freund besucht habe, der, kennst du dich in London ein bisschen aus? Nein. Mit den U-Bahn-Zonen, die haben so U-Bahn-Zonen. Nein, gar nicht. Und so, wo der normale Tourist, also so ich, sich rumtreibt, das ist halt im Wesentlichen U-Bahn-Zone 1, eventuell mal 2, ist dann so in Ringe aufgeteilt. Und ein Freund von mir wohnt halt in Zone 4 und den war ich besuchen. Und da ist es halt richtig dörflich, ländlich. Es ist immer noch London. Du fährst allerdings auch einfach mal 20 Minuten Richtung Norden und bist dann irgendwie, ja, hast es da irgendwie. Also der Berlin zum Müggelberger, das, was rausfährst, wo auch irgendwie Pampa ist im Prinzip, aber Berlin halt. So in etwa. Es ist halt nicht ganz Pampa, es ist schon noch ordentlich Infrastruktur, also nicht so wie außerhalb Berlins, wo dann die Infrastruktur schlagartig zusammenzubrechen scheint. Aber das geht schon. Komplett in der Innenstadt, glaube ich, würde ich es auch nicht aushalten, weil London auch einfach so aberwitzig laut ist halt. Das glaube ich auch so. Ich war schon ewig nicht mehr dort. Ich war da mit 16 oder sowas. Mhm. Das letzte Mal in London, also das ist schon da. Ja. Irgendwann muss ich nochmal hin, England. Was hast denn du ich bin in London spazieren gegangen und hab Dingens gemacht, Fotos gemacht und bin essen gegangen. Und ich war im Science Museum. Das klingt schön. Ich war mal fast im britischen Museum eingesperrt gewesen. Wie macht man das? Nee, das war, wir waren mit so einer. Ja. Halt der letzte Stopp, bevor wir nachmittags im Autobus weitergefahren sind und waren schon alle fertig und sollten alle raus und standen da halt so in diesem Hof rum und haben gewartet, bis auch alle draußen waren und irgendwie zwei von unserer Gruppe waren noch irgendwie innerhalb des Hofes, der Rest war draußen und ich war auch noch innen und dann plötzlich sehe ich da irgendwie aufgeregte Sicherheitsleute rumlaufen, eine Sirene losgehen, weil da anscheinend irgendwie irgendwas angetatscht hat da drinnen und alle Türen zu, alle Tore zu und irgendwie ich habe es gerade noch geschafft, an diesem sich schließenden Tor durchzugehen. Leider haben es die anderen beiden von der Gruppe nicht mehr geschafft, das heißt, die waren dann eingesperrt und dann, wir haben es dann zum Glück gerade noch geschafft, dann noch unsere Fähre zu erreichen, weil die dann doch irgendwann wieder den Dings aufgemacht haben, aber ich wäre fast dann auch mit eingeschlossen gewesen. Ich dachte, eingesperrt im Sinne von nachts allein im Museum. Weißt du, so ja, einmal vergessen worden. Das wäre eine gute Geschichte gewesen, aber ja. Die habe ich leider nicht erlebt. Ach, schade. Nee, ich war in Südtirol und ich war zuerst in Wien, habe dort einen Vortrag gehalten und dann war ich in Südtirol im Sternendorf Gummer und habe dort auch einen Vortrag gehalten. Was ist ein Sternendorf? Das ist so eine witzige Idee. Es gibt das Planetarium Südtirol. Mhm. Das ist halt das Planetarium von Südtirol. Das ist da in der Nähe von Bozen, das ist so 20 Minuten mit dem Auto von Bozen entfernt, gebaut worden ist. Das ist halt so ein kleines Dorf. Hat, glaube ich, irgendwie wahnsinnig viele Sonnenstunden dort. Und die haben halt da dieses Planetarium neu hingebaut und haben halt das ganze Dorf, das ist so eine Sternwarte ist noch nebenbei. Also so eine Amateur, also nicht Amateur, Hobby-Sternwarte. Ist nebenbei, die haben so eine Schule, wo sie irgendwie mit die Kinder irgendwie spezielles Sternenprogramm haben. Der Dorfplatz ist irgendwie so sternenmäßig gestaltet mit irgendwie Brunnen und Planeten rundherum. Also die haben halt da halt so das ganze, die ganze Gegend halt so halt auf Astronomie ausgerichtet. Mhm. Ist halt irgendwie so thematisch, weil es ja wirklich ein ganz kleines Dorf ist. Das hat sich halt die Wirte rundherum, die bieten da halt irgendwie auch so spezielle Programme an und so weiter alles. Es ist halt alles so ein bisschen auf Astronomie, auf Sterne ausgerichtet und da habe ich im Vortrag gehalten und das war wirklich nett dort. Also war auch wunderbares Wetter und dann kommt man irgendwie nach dem Vortrag dann irgendwie das Hotel zurück und der Wirt hat noch eine Kleinigkeit zu essen vorbereitet. Ja, irgendwie so eine Riesenplatte mit Wurst und Käse und Dings und Apfelstrudel und Eis und Bier. Ja, so wie es halt so in Südtirol halt so ist. Essen können, Essen gibt's da Gutes. Ja. Genau, ja. Das in London ja auch, ne? Also ich, nur halt in Berlin nicht. Das kann gut sein, ja. Nee, es war schön dort. Worüber ging der Vortrag? Ja, über meine Arbeit, meine Bücher. Das war jetzt über das aktuelle Buch, Die Neunte Ring des Himmels. Mhm. Da habe ich halt ein bisschen was drüber erzählt und das war recht nett. Ja, ich bin so durch London gelaufen, im Wesentlichen spazieren gegangen, Fotos machen und essen. Also ich bin so von Restaurant zu Restaurant spaziert eigentlich. Also immer so mit so 3-4 Stunden Etappen. Also ordentlich gegessen, bin dann einfach losgelatscht zum nächsten Restaurant, was dann am anderen Ende der Stadt lag. Und irgendwie habe ich dann, nachdem ich dann mehrfach gut gegessen habe für gar nicht so viel Geld, Twitter voll gekotzt, wie ich so gerne mache, darüber, dass es eben in London ordentliches Essen gibt und in Berlin nicht, obwohl in Berlin auch 3,5 Millionen Menschen wohnen. Ja, dafür gibt's in Berlin tolle Currywurst. Nee. Halt, ja, nee. Das war auch nicht eher. Ach so, okay. Aber angeblich, da sind ja die Berliner stolz drauf, angeblich, oder? Ja, Currywurst ist Pommes. Das ist halt toll, ne? Da ist er stolz drauf, der Berliner. Ja. Mir wäre es lieber, wenn er stolz darauf wäre, dass hier irgendwie, na egal. Ich wollte gerade eine Überleitung zur Wissenschaft machen. Nee, nicht, ich bin ja dabei. Ich war ja noch so. Im Museum. Also ach, und ich eine schöne Überleitung. Dann genau. Machst du deine Überleitung. Ich rante also so rum und dann schreibt mir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, schrieb mir eine Mail eine Hörerin aus, ich glaube Neuseeland oder wo kam sie? Nee, irgendwo aus Asien, Japan oder sowas, war sie gerade. Und schrieb hier, weil ich habe ja ein Faible für die Psychologie. Schrieb sie im Science Museum in London, ist gerade eine Ausstellung, Mindmaps, Stories from Psychology. Geh da doch mal hin. Bin ich da einfach mal hingegangen, weil ich dachte mir, oh, wenn ich schon geschickt werde. Das war ganz interessant, also wirklich die Anfänge der Psychologie, so, also im 18. Jahrhundert hat das ja im Grunde erst angefangen, wo sie dann so geguckt haben. 18. Jahrhundert? Mhm. Das ist ziemlich früh für Psychologie. Naja, das gut, das sagen 17 irgendwas, was hat man da großartig, was hat man da machen können psychologisch? Naja, du hast erstmal, also im Grunde fängst du an, also haben die angefangen mit der Frage, was ist eigentlich Mind? Also wo sitzt eigentlich der Geist? Was ist das? Ist das, ne? Und haben geguckt, wie funktioniert die Informationsverarbeitung im menschlichen Körper? Also, ne, wie geht das? Und haben dann tatsächlich aus Leichen die zumindest greifbaren Nervenbahnen also die Geschichte, auspräpariert und das dann auf so Papyrusrollen aufgebracht und sowas alles. Also damit hat es eigentlich angefangen zu gucken, wie funktioniert eigentlich Geist? Oder wo sitzt, ne, das Ganze dann noch metaphysischer halt, wo sitzt eigentlich die Seele? Wie arbeitet das miteinander und sowas? Ne? Und, Seele ist in der Zirbeldrüse. Bitte? Die Seele sitzt in der Zirbeldrüse. Genau. Und im Rückenmark. Ach, da auch. Okay. Und nee, es war so eine ganz nette kleine Ausstellung dann halt mit viel Text und so ein paar Gerätschaften, also auch so Elektroschockmaschinen, schön eine Froschpistole hatten sie, das fand ich sehr lustig. Das ist eine Froschpistole. Schießt man damit Frösche oder schießt man damit Frösche? Nee, damit haben sie irgendwie, das ist so fast eine Jahrmarktattraktion gewesen, also so ein Vorführ, also praktisch ein Experiment, wenn du so willst. Da haben sie in einer Glasröhre einen Froschschenkel drin gehabt, so, den sie unter Strom gesetzt haben und der hat dann gezuckt. Und das war halt der Beleg dafür, dass da elektrische Spannung irgendwie für die Informationsverarbeitung zwischen den Nervenzellen verantwortlich ist. Wo ist da die Pistole? Na, das ist so, das Ding ist auf so einen Griff montiert, also das Röhrchen ist auf so einen Griff montiert. Ach so, ich dachte, da schießt man Frösche damit. Habe ich auch gedacht, ja. Schießt so irgendwelche elektrische, so wie Taser, Frösche-Tasern oder sowas. Frog Pistol. Ich bin auch direkt hingelaufen, habe gedacht, Froschpistole. Nee, aber gab's nicht, war sowas nicht. Nee, aber war echt ganz interessant. Also eine schöne kleine Ausstellung. Also kann man immer mal machen. Das Schöne in London ist ja, dass die meisten Museen kostenlos sind. Ist jetzt in Berlin auch irgendwie lange nach dem Museen? In Jena ist jetzt, glaube ich, am Freitag ist lange nach dem Museen hier in Jena. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie bundesweit ist oder nur bei uns hier. Ich glaube, letztes Wochenende war lange nach dem Museen hier bei uns in Berlin. Aha, okay. Ja. In Jena kommt erst jetzt hier am Freitag. Und ich finde das halt so toll, dass du in London einfach ins Museum marschieren kannst, auch ins British Museum. Kannst ja erstmal einfach reinmarschieren. Genauso genau, ja. Natural History Museum ist ja direkt neben dem Science Museum. Ja, das sollten Museen eigentlich auch, Museen sollten nicht gewinnorientiert arbeiten oder arbeiten müssen. Also das ist nicht der Job von Museum, genau. Geld zu verdienen. Also das finde ich auch irgendwie, weil die können irgendwie einen Souvenirshop reinmachen oder einen Laden oder sonst irgendwas, wo sie halt irgendwie Kram verkaufen, aber jetzt irgendwie Eintritt verlangen, dass die Menschen gehen sowieso schon so ungern ins Museum und dann nochmal eine Schwelle davor bauen, Das finde ich nicht gut. Also das ist in Deutschland, es gibt ja fast nirgendwo in Deutschland ein Museum, wo du noch irgendwie kostenlos rein kannst. Mhm. Also hätte ich schon lange nicht mehr gesehen irgendwo. Und das finde ich nicht gut. Wie ich in England war, da erinnere ich mich noch dran, dass ich mich wirklich darüber gewundert, gefreut habe, dass ich da einfach überall rein konnte. Apropos Shop, das Science Museum hat natürlich auch einen Museumsshop. Wenn du da reingehst, brauchst halt eine halbe Stunde, um da überhaupt mal durchzugehen, weil eigentlich willst du von allem irgendwas haben. Die haben halt lauter so Zeugs, kleine Experimente, irgendwie Papierflugzeuge, also so vorgefaltete Papierflugzeuge, die garantiert einen Bumerang-Effekt haben und zurückkommen, wenn man sie wegwirft. Allen möglichen elektrischen Schnickschnack, eine ferngesteuerte TARDIS kannst du da kaufen. Einen ferngesteuerten Dalek, mit dem du dann so rumfahren kannst, wie ein Exterminate rufen. Weltraum, Bastelsets und es ist wirklich total klasse. Also dieser Shop war, also ich war froh, dass ich mit Handgepäck gereist bin, sonst hätte ich diesen Museumsshop einfach mal leer gekauft. Gut, und wäre jetzt die Shops pleite. In Deutschland auch teilweise in den Museen. Das ist jetzt nicht so groß, aber die Shops haben die da auch meistens immer. Ja, aber nicht in dieser Dimension. Das war schon wirklich bemerkenswert. Also da gab es halt alles Mögliche, was irgendwie fliegt, alles, was leuchtet, alles, was autonom sich bewegt und so. Das war echt sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Zumal ich lange auch nicht mehr da im Museum war. Es ist einige Jahre her, dass ich da mal reingestapft bin. Und dann stehen halt überall noch diese großen Dampfmaschinen rum. Eigentlich ist es ein Technikmuseum. Dann stehen halt so die ersten Dampfmaschinen oder zumindest 1:1 Modelle der ersten Dampfmaschinen stehen da rum. Ist auch sehr beeindruckend. Kann sich das gar nicht so vorstellen, finde ich immer. Ich meine, das ist auch gerade mal Dampfmaschine. Ist auch 18. Jahrhundert, ne? Kommt, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber irgendwie so die Ecke 8 und 9, das ist irgendwie. Wenn du so große Industriemaschinen sehen willst, dann musst du mal nach Magdeburg fahren. Da ist das Chemiemuseum. Da stellt man sich auch irgendwie zuerst irgendwie halt so ein Museum vor mit irgendwie sprudelt und Experimente und tralala. Das ist komplett outdoor. Weil Magdeburg, da ist ja dieses große Chemiewerk, wie heißt das? Leuna. Leun, genau, ja. Und weil Chemie ist ja jetzt nicht nur irgendwie so halt irgendwie experimentieren und bunte Flüssigkeiten mischen, sondern Chemie ist ja auch eine Riesenindustrie. Mhm. Und mit sehr, sehr großen Gerätschaften, großen Werken, Gebäuden und so weiter. Und das siehst du halt alles. Da hast du wirklich diese Riesenmaschinen überall rumstehen, diese Stockwerke hohen Tanks, wo irgendwas synthetisiert wird und irgendwie Schraubenschlüssel, die so groß sind wie du mit den Schrauben nebenbei, die eben entsprechend groß sind. Und es ist halt wirklich so ein Riesenpark mit halt Unmengen gigantischen irgendwelchen chemischen, technischen Maschinen drin. Also ist echt, man braucht halt irgendwie einen dabei, der einem erklärt, was das alles ist, aber es ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Also wenn du große Maschinen sehen willst, dann fahr mal nach Magdeburg. Muss ich mal machen. So, ich hätte jetzt zwei mögliche Überleitungen. Sonst haben wir keine. Jetzt hätte ich gleich zwei. Also entweder, ich gebe dir jetzt Auswahl. Entweder wir reden über Archäologie archäologische Funde aus dem 17. Jahrhundert, wissenschaftliche archäologische Funde aus dem 17. Jahrhundert oder über Seeschlachten, die auch von London ausgeführt wurden. Archäologie, bitte. Genau, die Seeschachtengeschichte, die ist eh schon alt. Wir haben ja schon lange nicht mehr geredet. Das war die Sache mit diesem Plagiat, wo der Historiker da aus Wikipedia abgeschrieben hat. Die Sache, ja. Der jetzt mittlerweile irgendwie, lässt der Verlag jetzt abmahnen, wenn man das behauptet oder so ähnlich, ne? Also dann behaupten wir das nicht, oder? Nee, dann behaupten wir das Gegenteil. Wir behaupten das Gegenteil. Er hat nicht abgeschrieben. Nein, hat er nicht. Ich habe auch nichts gesagt davon. Ich auch nicht. Gut, ich habe da von Seeschlachten gesprochen und, egal. Ich rede vom anderen. Das ist, ein Teleskop, das Archäologen ausgegraben haben in Delft in Holland. Mhm. Und wie gesagt, wenn es ein archäologisches Teleskop ist, dann muss es ein bisschen alt sein. Und das stammt wirklich aus dem 17. Jahrhundert. Das ist also wirklich eins der Anfang des 17. Jahrhunderts, wirklich eins von den allerersten, die es gab. Also wirklich hier, das ist ja dort erfunden worden in Holland, das Teleskop 1608, bevor es dann Galileo berühmt gemacht hat, der mit seinem eigenen Nachbau. Und das Teil, was sie da gefunden haben, das ist so von 1650. Wenn du dir da die Bilder anschaust, dann ist es, das schaut aus irgendwie wie so ein, keine Ahnung, wie so eine dicke Zigarre irgendwie. Ja? Also wirklich noch ganz winzig, ganz klein, hat eine Öffnung, wo du halt wirklich 10 Zentimeter lang ungefähr ist das ganze Teil. Die Öffnung ist wirklich, ja, wie das sein, so ein 20-Cent-Stück oder irgendwie sowas, und selbst da drin ist halt das noch so ein bisschen so eine Iris rundherum. Also wirklich ein ganz winziges Ding, und wenn du dir vorstellst, dass wirklich so ein winziges Ding dann so eine große Revolution quasi ausgelöst hat, so wie das Weltbild verändert hat, das ist schon beeindruckend. Das ist dann so auf einer Größenordnung, wenn sie es 500 Jahre später gefunden hätten, hätte man wahrscheinlich angenommen, dass es ein kultischer Gegenstand sei, oder? Ja gut, man kann davon ausgehen, dass man in 500 Jahren noch weiß, was ein Teleskop ja, okay, das, ist. Ja, also das in dem Fall sieht man, dass es ein optisches System ist. Also das kann gut sein, aber wer weiß, was in 500 Jahren ist. Vielleicht haben wir dann keine Ahnung mehr und dann denken wir, das ist irgendwie ein kultischer Gegenstand. Ja, also man, kommt drauf an, es ist ja im Prinzip, es ist ja ziemlich viel ein kultischer Gegenstand, wenn man es genau nimmt. Also für die Astronomen kann ein Teleskop sicherlich auch ein kultischer Gegenstand sein. Ja, wenn man es weit auslegt. Aber Astronomie ist jetzt nun keine Religion. Ja, wer weiß, wie es in 500 Jahren ist. Nee, stimmt, das stellt sich raus, die Astrologen haben doch recht gehabt, ne? Genau, oder die Astronomen erobern die Welt und wenn dann irgendwie, da kommt ein großer Asteroid auf die Erde zu. Den werden dann wir Astronomen abwehren mit unserem Wissen, woraufhin die Menschheit uns so dankbar ist, dass sie uns wie Götter verehrt. Und dann wird so die erste weltweite astronomische Religionsdiktatur installiert. Astronomische Religionsdiktatur, schöner Sendungstitel eigentlich auch, ne? Genau. Ja, das ist so, also ich habe jetzt den geheimen Plan der Astronomen ausgeplaudert, aber genau. Wir arbeiten jetzt momentan gerade daran, den Asteroid auf den Kollisionskurs mit der Erde zu schicken. Ja. Aber das ist halt, das hört ja eh keiner zu hier. Also nee. Das ist dann unser großer Masterplan. Das schneide ich hinterher einfach raus. Genau, ja. Genauso wie ich habe ist noch unveröffentlicht, weil ich es noch bearbeiten muss und vershownoten muss. Ich habe mit einem Insolvenzverwalter gesprochen. Der hat mir auch einen Trick verraten, wo er hinterher auch meinte, ich schneid das bloß raus. Sonst werde ich in der Branche gehasst. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Naja, jedenfalls, falls du mal Insolvenz anmelden solltest, ich kenne da einen Trick. Ja, ich hoffe nicht. Also, es kommt davon, wenn der Plan mit der Religionssignatur funktioniert, dann sowieso nicht und ansonsten melde ich mich. Ist nett. Ja. Um bei der Astronomie zu bleiben, ich habe gelesen, es könnte am 24. Mai, was diese Woche ist, und zwar am Freitag müsste das sein. Wir nehmen auf am Montag, dem 19. Mai, für alle, die es später hören. Könnte es einen neuen Meteoritenschauer geben, mit Namen Camelopardaliden. Schon von gehört? Jein. Ich glaube, ich habe irgendwo mal was gelesen von so einem neuen Meteoritenschauer. Also es ist jetzt nicht so, dass dann ich... Erzähl mal, was du davon ja irgendwie gelesen hast. Es ist auch nur so ein kurze Notiz gewesen, die ich gesehen habe. Also Camelopardaliden nach dem nördlichen Sternbild Camelopardalis, der Giraffe. Genau, also das ist. Das heißt, die kommen da dann rausgefallen irgendwie, ne? Also. Ja, es geht im Prinzip, also gehen diese Meteorschauer werden halt benannt nach dem Punkt am Himmel, von dem sie zu kommen scheinen. Der liegt halt in irgendeinem Sternbild, also die Leoniden im Löwen genau. Und so weiter, Perseiden aus Perseus. Und mit neu ist halt die Frage, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt plötzlich irgendwer, wenn die Meteoritenschauer sind ja was periodisch stattfindet. Das heißt, die tauchen normalerweise, die höchstens verschwinden, aber tauchen meistens nicht wirklich neu auf, beziehungsweise nicht in dem Sinne, wie man sich es vorstellt. Das ist nicht so, dass irgendwie so ein riesengroßer Meteoritenschauer aus dem Nichts plötzlich auftaucht, denn das braucht ja irgendwas, was den erzeugt. Im Februar 2004 entdeckte Komet 209P/linear soll den erzeugen. Okay, also dann ist es vermutlich, das ist dann eine andere Sache. Also es geht dann quasi jetzt nicht um einen, zwischen die Leoniden und die Perseiden, die wir sehen, die stammen ja von eher kurzperiodischen Kometen, die halt dann immer wieder kurzen Abständen um die Sonne kreisen. Also die haben jetzt keine Umlaufzeiten irgendwie von halt so Jahren, Jahrzehnten oder sowas und nicht irgendwie Jahrtausende oder Jahrzehntausende wie die anderen. Mhm. Das heißt, da ist halt eine Spur, die wir halt dann regelmäßig auch kreuzen mit der Erde jedes Jahr. Und sowas, wenn es da kann es halt irgendwie nur schwer wirklich dramatisch starke neue Schauer geben, weil wenn es die gäbe, hätte man sie schon gesehen. Was halt ist, in dem Fall bei den Kometen, müsst ihr jetzt mal genau nachschauen, was der für Bahndaten hat, aber in dem Fall wäre es halt so, wenn das quasi der Komet neu ist, das heißt wirklich von ganz außen, von der Oortschen Wolke irgendwie reinkommt, sind ja die Kometen, so wie der Ende des Jahres, letzten Jahres, der sich in der Sonne aufgelöst hat, Komet Ison, die kommen halt irgendwie einmal rein, machen eine Runde um die Sonne und hauen wieder ab nach draußen. Und das dauert halt irgendwie ein paar 10.000, 100.000 Jahre, bis die wiederkommen. Das heißt, dieser 209P ist, wir wissen schon seit ein paar Jahren, dass der auf uns zufliegt sozusagen. So, Sir, irgendetwas kommt direkt auf uns zu. Und können jetzt berechnen, dass er eventuell dicht genug vorbeikommt, dass wir einen Kometenschauer kriegen. Das weiß ich jetzt nicht, ohne die Daten zu kennen. Also da müssen wir wissen, was hat der für eine Umlaufzeit, was hat der für eine große Halbachse und so weiter. Das ist jetzt meine Vermutung anhand dessen, was ich jetzt irgendwie aus dem geschlossen habe, was du mir erzählt hast. Also es kann natürlich auch irgendwie sein, dass der wenn das ein relativ großer Komet wäre, der halt kurzperiodisch ist, in der Nähe der Sonne ist, dann hätte man den vielleicht früher schon mal gesehen. Wenn es ein kleiner Komet ist, den man bis jetzt übersehen hat, dann ist auch der vermutlich nicht, wird der auch so nicht so wahnsinnig viel Staub erzeugen, dass man da jetzt irgendwie einen wahnsinnig großen Meteoritenschauer rauskriegt. Also, 200 pro Stunde sind die optimistischen Schätzungen. Na gut, das ist aber dann ordentlich. Das ist richtig ordentlich, ja. 200 pro Stunde ist richtig viel. Also wie gesagt, aber da müsst ihr jetzt echt nochmal genau nachschauen, was für ein Teil das ist, bevor ich da jetzt irgendwie, sonst erzähle ich da nur noch Unsinn drüber. Also ich müsste jetzt irgendwie wirklich genau wissen, was das für Daten sind, damit ich dann irgendwie sagen kann, ob das jetzt irgendwie was wie das jetzt wirklich genau einzuschätzen ist. Aber ja, also das ist, wie diese Meteoriten schauen, die sind schon beeindruckend. Das Problem ist nur, dass halt irgendwie auch das sind ja sowas, was wo Medien gerne drüber schreiben. Jetzt kommen wieder die Meteoriten von den Perseiden und den Leoniden und was es da alles gibt jedes Jahr. Und dann wird halt immer drüber viel erzählt, wo man das sieht und wie viele da kommen und dann meistens immer schön bebildert mit irgendwie so einem Himmel, der aussieht wie ein Feuerwerk und sowas. Mhm. Das Problem ist halt, dass das in der Realität, zumindest in der Realität, in der wir hier in Europa leben, eigentlich nicht mehr zu sehen ist. Also das musst du schon Glück haben, wenn du überhaupt irgendwie Sterne siehst, von Sternschnuppen ganz zu schweigen. Mhm. Das heißt, diese wirklich beeindruckenden großen Schauern, selbst wenn da jetzt viele kommen sollten, was auch nicht immer vorkommt, dann wirst du kaum eine Chance haben, da wirklich viel zu sehen. Also da muss dann wirklich schon wirklich sehr dunkel sein. Und da wird dann meistens halt so ein Hype aufgebaut, wo man dann eigentlich nur enttäuscht ist. Stehen alle draußen und sind frustriert hinterher. Ja. So wie in den Simpsons, mein Lieber, der Deadly Meteorite Shower, benannt nach dem Astronomen Deadly. Oh. Das finde ich. Das ist eine ganz alte Folge, das ist. Ja, ganz alte Folge, glaube ich. Und die fand ich immer schön. Ja, super. Allein deswegen will man auch doch irgendwie tödlich heißen oder sich zumindest umbenennen, genau. wenn man irgendwie kurz davor steht, irgendeine bedeutende Entdeckung zu machen. Naja, können wir ja mal gucken. Es ist Samstag, also am Samstag soll dieser Meteoritenschauer herniedergehen. Ich habe jetzt leider auch keine genauen Zahlen dazu, kann man ja nochmal gucken, nochmal ein bisschen hinterher recherchieren. Vielleicht finde ich da noch was zu Uhrzeiten oder so und im Zweifelsfall lohnt es sich ja dann vielleicht sogar rauszufahren ins Westhafenland. Also ich bin ja eine Stunde davon entfernt. Irgendwie auf die Stunde genau irgendwie ankommen sind die nicht. Also das, wenn, dann hast du halt irgendwie schon so in der Nacht halt. Also das da. Ja gut, aber wenn ich weiß, dass es, also wahrscheinlich würde man mir sagen können, es ist entweder zwischen 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends oder zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Ja, also das ist schon die Nachthälfte, klar. Ja, gut, ja. Das kannst du immer nochmal nachschauen. Aber da passt jetzt wieder eine schöne Überleitung. Mhm. Die Sternschnuppen sind ja im Prinzip kleine Staubteilchen, die halt irgendwo so Millimeter groß, noch kleiner, die halt in der Atmosphäre verglühen. Also beziehungsweise was du siehst als Sternschnuppe, ist ja, du siehst nicht die Sternschnuppe verglühen. Dafür ist sie zu klein und das würdest du nicht sehen, das bisschen, was da rauskommt. Sondern die ist wahnsinnig schnell, die bewegt sich irgendwie mit 10, 20 Kilometer pro Sekunde und prallt da mit der Geschwindigkeit auf die Erde. Und das reißt ein paar Elektronen von den Atomen in der Luft weg. Und wenn die dann wieder die Atome in der Luft sich diese Elektronen wieder einfangen, dann wird dabei Energie frei und es leuchtet im Prinzip so wie bei einer Leuchtstoffröhre. Mhm. Und diese Leuchtspur, die du siehst, die entsteht halt, weil die Teilchen so schnell sind. Das ist Plasma. Ja, Plasma, es ist immer ziemlich viel Plasma oder wenig Plasma, je nachdem, wie man es genau definiert. Aber im Prinzip, jein. Also ich würde... Na gut, erzähl mal weiter. Ich leite gerade schon die nächste Überleitung ein, indem ich Plasma sage. Aber ja, erzähl mal weiter. Jetzt erst sind wir, ich wollte nur erinnern, dass du halt irgendwie das, was du als Sternschnuppe siehst, ist Zeug, das auf die Erde fällt. Ja. Und das gibt's nicht nur natürlich, das gibt's auch künstlich. Und dann heißt das Weltraummüll. Und da ist heute in China ein Teil runtergefallen. Oh. Weil die haben jetzt die glauben vermutlich, dass das irgendwie ein Teil ist, dass am Freitag ist ja in Russland eine Rakete explodiert. Also so eine russische Protonrakete ist explodiert mit irgendeinem so einem Telekommunikationssatelliten drauf. Und das könnte irgendwie ein Teil von diesem von dieser Rakete sein, dass halt irgendwie schon in China runtergekommen ist. Also dass sowas passiert auch ab und zu mal, dass halt irgendwie echter Weltraummüll auf die Erde fällt. Also ab und zu sind halt wie so große Satelliten, die halt irgendwie kontrolliert dann oder nicht kontrolliert, je nachdem, auf die Erde fallen. Aber so Kleinkram, der irgendwie verglüht in der Atmosphäre, das kann, wenn man irgendwie so ein Meteor sieht, eine Sternschnuppe sieht, das kann im Prinzip auch künstlicher Weltraummüll sein. Es kann theoretisch sogar, also wenn man irgendwie gerade wie romantisch mit deiner Liebsten irgendwo auf der Wiese sitzt am Wochenende und irgendwie nach den Sternschnuppen Ausschau haltest und dann irgendwie so eine verglühte Spur siehst, dann kann es theoretisch auch irgendwie Müll von der Raumstation sein oder sowas. Da gab es doch gerade einen sehr schönen XKCD, wo sie, das ist doch gerade irgendeine Raumsonde unterwegs, die theoretisch noch aktivierbar wäre. Die hatten wir doch auch schon. Richtig, ja. Wie war das? Dann hatten sie sich, warte mal, ich kriege das noch zusammen? Irgendwie auch so, ja, NASA-Kontrollzentrum oder sowas. Okay, wir versuchen es nochmal, wir senden da nochmal ein Signal hin. Wir haben den Kontakt verloren. Und dann siehst du halt im nächsten Bild halt so schön gezeichnet irgendwelche Hacker, die das Ding absichtlich abstürzen und verglühen lassen, um eine Sternschnuppe für ihr Mädchen irgendwie herbeizuführen. Sehr schöner kleiner Comic. Muss ich mal raussuchen. Das war 2010 oder 11, wo wirklich gerade Weihnachten irgendwie so ein Riesenteil verglüht ist. Das war wirklich so eine wirklich beeindruckende Sternschnuppe, also wirklich schon erst so ein Feuerball, der über den Himmel rauscht. Und da gab es halt echt wirklich so das Klischee-Video, wo irgendwie die Menschen irgendwie aus der Kirche kamen abends und dann irgendwie da im Hintergrund so die Weihnachtsmusik irgendwie kam und dann standen die bei der verschneiten Landschaft vor der Kirche mit der Weihnachtsmusik und plötzlich rauscht dieser helle, riesige Feuerball über den Himmel, so wie dieser Klischee-Stern von Bethlehem, den man überall sieht. Also das war echt beeindruckend. Und natürlich mit wildestens Verschwörungstheorien und Spekulationen und so weiter. Aber es war halt auch schon ein Stück Weltraummüll. Also das kann man immer wieder mal sehen. Zack, bumm, Gottesbeweis. Auch nicht schlecht. Können wir eigentlich irgendwie, das kann man doch bestimmt auch irgendwie steuern. Ja, na klar, du hast mit Satelliten, wenn du irgendwie so ein bisschen psychopathischer Weltraumagentur-Mitarbeiter bist, dann kannst du die Dinge vielleicht auch irgendwie in die Atmosphäre reinsteuern, genau, dass sie verglühen. Also da muss man mit den Leuten von der ESA reden, ob die irgendwie, wie man das so macht. Aber theoretisch, du kannst die Dinger, wie gesagt, wenn du sie irgendwie auf ihre Bahn bringen kannst, kannst du sie auch wieder von ihrer Bahn abbringen. Also das geht sicherlich. Ich kenne da einen, der sitzt im ESOC in Darmstadt. Vielleicht kann man mit dem mal reden. Mal anrufen. Ja, komm mal hier. Ich zahle dir auch noch nie. Hätte ich mal Bock drauf. Das ist ja Plasma, was man da oben sieht, was da so vor sich hinglüht, ne? Um meine alte Überleitungsidee wieder aufzuwärmen. Ich war die Tage, also es ist auch schon wieder ein paar Wochen her, ich war in Greifswald. In Greifswald baut das Institut für Plasmaphysik den Wendelstein 7X. Das ist irgendwie unser ja, momentanes, eigentlich großes oder größtes Fusionsmaschinenexperiment. Ein Fusions Achtung, Anführungszeichen, Reaktor. Ich habe da mit dem wissenschaftlichen Leiter gesprochen, der mochte das nicht so, dass es Reaktor heißt, weil der sagt, da reagiert halt nichts. Aber ja, ist halt eine schöne Analogie, weil man kennt das halt so aus dem Atomreaktor. Ne? Also wie wird es korrekt heißen? Maschine. Aha, Fusionsdingens. Fusionsdingsi. Genau. Ist das größte nationale Fusionsprojekt. Also wir bauen ja in Südfrankreich den ITER. Mhm. Das ist ein internationale Ding, was eine Maschine nach dem Prinzip Tokamak sein wird. In Greifswald ist ein Stellarator gebaut worden, der da nur hingebaut worden ist, um zu gucken, ob das Magnetfeld, an dem sie 10 Jahre lang gerechnet haben, also sie haben in Garching einen Tokamak gebaut, haben den gezündet und gemessen und dann versucht, ein Magnetfeld zu designen, und probieren jetzt in Greifswald aus, ob dieses Magnetfeld gut genug ist, um das dann hinterher in eine stromproduzierende Maschine zu überführen. Also das ist jetzt sozusagen der Prototyp, nee, anders. Das nächste Fusionsmaschinenexperiment, das wir in der Bundesrepublik Deutschland bauen werden, wenn wir eins bauen werden, wird Strom produzieren. Das ist natürlich nicht durchgehend, jetzt nicht so richtig hoch und viel und so, aber also das nächste, was wir versuchen, also wir gucken jetzt, ob das Magnetfeld gut genug ist und wenn es das tatsächlich ist, dann steht eigentlich der Stromproduktion, zumindest der Versuchsweise, nichts mehr im Weg, was ich schon mal sehr bemerkenswert finde. Und da ist morgen, wie gesagt, wir nehmen gerade auf am Montag, dem 19. Mai und morgen am 20. Mai ist in Greifswald offizielle Einweihung, offizielle Inbetriebnahme. Also sie haben das Ding jetzt soweit gebaut, haben überall ihre Neutronendetektoren hingestellt, damit da nicht irgendwelche Leute verstrahlt werden und fahren die Maschine jetzt morgen an. Gibt es da auch so Leute, die protestieren wegen schwarzen Löchern und so? Oder nee, tatsächlich nicht. So das scheint nicht passiert zu sein. Ich habe auch gesagt, so, dann stehen die Bekloppten dann vor der Tür. Oder was? Nee, die sind eigentlich alle ganz entspannt, die Leute. Also das ist wahrscheinlich dann zu abstrakt, weil ja, wir zünden Gas auf echt viel, also echt hohe Temperaturen und dann jagen wir das so lange im Kreis über. Hat auch wahrscheinlich nicht die Öffentlichkeit, wie es der LHC hatte. Also das genau. Die meisten gar nicht wissen, dass da irgendwie so ein Teil rumsteht. Genauso wie die wenigsten wissen, dass irgendwie mitten in Wien ein Kernkraftwerk steht. Und Also ja. der Versuchscharakter und so weiter. Deswegen, ich wollte gerade sagen, wenn das wüsste, dann wird auch drüber protestiert werden. Aber das ist halt Forschung. Das interessiert die meisten Leute nicht. Ja, genau. Ja, und das wird halt morgen in Betrieb genommen. Dann ist so, das muss dann halt richtig, also es ist halt, weiß ich nicht, wie viele hunderte von Arbeitsschritten, bevor das Ding wirklich gezündet werden kann. Also bevor da das erste Mal Plasma entsteht. Also das gibt's erst nächstes Jahr, also so nächstes Jahr im Frühjahr, wird dann das erste Mal Plasma erzeugt werden in der Maschine. Und bis dahin werden so Sachen gemacht wie Vakuum rein, gucken, ob das Vakuum hält, Instrumente kalibrieren, weil da sind irgendwie, hat diese Maschine hat irgendwie 250 Öffnungen, wo überall Experimente drin stecken und Sonden und Messfühler und weiß der Geier was. Aber finde ich schon spannend, dass wir das überhaupt haben, finde ich schon sehr, sehr cool. Das finde ich auch cool, ja. Das also sowas, die Leute meckern ja immer rum irgendwie, dass halt, ja, da wird schon so lange geforscht und nichts kommt raus. Ja, dann gibt's halt mal Geld dahin. Wenn man irgendwie das Zeug nicht irgendwie finanziert, dann ist kein Wunder, wenn das lange dauert. Also das irgendwie, ich denke, dass Fusion funktioniert, ist klar, das weiß man. Und man sollte irgendwie nur schauen, ob man es irgendwie technisch machen kann. Und wenn man da irgendwie so halbherzig irgendwie, ja, jetzt machen wir da ein bisschen mit und dann kürzen wir die Gelder wieder und so weiter, weil es halt irgendwie ist, dann kommt am Ende natürlich auch nichts raus. Also wenn man da, ich bin eigentlich überzeugt, also wenn man da wirklich das entsprechend mit entsprechenden Engagement und Willen da rangehen würde und halt auch irgendwie mit dem finanziellen Engagement und Willen da rangehen würde, dann würden die Dinge auch laufen. Es ist noch viel, es ist sogar noch schlimmer. Das Problem ist noch nicht mal das Geld. Also natürlich ist es auch ein Problem. Also abgesehen davon, dass der Wendelstein, ich weiß nicht, fast doppelt so teuer geworden ist, wie er eigentlich mal kalkuliert war und auch 7 Jahre länger gebaut wurde oder so ähnlich, ist dann alles im Gespräch, was ich da mit dem wissenschaftlichen Leiter des Projekts geführt habe. Das haben wir heute übrigens auch veröffentlicht im Rahmen des Resonator-Podcasts, also meiner Podcast-Reihe, die ich für die Helmholtz-Gemeinschaft mache. Was viel schlimmer ist, bei solchen internationalen Projekten wird geguckt, also da wird nicht nur aufs Geld geguckt, sondern da werden sehr viele politische Entscheidungen getroffen. So zum Beispiel, welcher Brennstoff verwendet wird in so einem Reaktor wie dem ITER. Und im ITER beispielsweise wird nicht der bestmögliche Brennstoff benutzt, keine Ahnung, was das wäre, irgendwie hyperschwerer Wasserstoff oder irgendwie sowas, sondern es wird der Brennstoff benutzt, den jedes Mitgliedsland an diesem Projekt selber herstellen kann. Das heißt, eine politische Entscheidung wird da getroffen, wo eigentlich eine wissenschaftliche Entscheidung getroffen werden müsste. Und das finde ich die eigentliche Katastrophe daran. Gar nicht mal das Geld, sondern dass da Leute mitreden, die lieber mal das Maul halten sollten. Ja, aber das ist halt immer so. Das, mit den ganzen, das ist nicht gut. Wenn die Politik sich da irgendwo immer so einmischt, ist ja auch oft mit anderen, da wird die Universität halt nicht da gebaut, wo sie irgendwie sinnvoll zu bauen wäre, sondern irgendwie anders, weil es im anderen Bundesland ist, wo der Landeshauptmann oder der Ministerpräsident von der anderen Partei ist und der das jetzt irgendwie das so haben will und so. Also das ist halt, wenn die Politik da irgendwie mitmischt und quasi wenn die Politik, da wird dann das Endlager. Man muss in der Wissenschaft ja auch politische Entscheidungen treffen. Das ist ja nicht so, dass es in der Wissenschaft keine politischen Entscheidungen zu treffen gäbe. Aber wenn die Politik da wissenschaftliche Entscheidungen trifft, das da hat sie nichts zu suchen. Ja, aber das führt dann halt im Zweifelsfall dazu, dass das Endlager halt in Gorleben gebaut wird, obwohl alle wissen, dass unter Bayern und Baden-Württemberg die geologischen Formationen so sind, dass man da ein Endlager bauen könnte. Ne? Tja. Ist halt auch mal interessant. Ja. Haben wir jetzt noch was Erfreuliches oder soll ich noch was ganz Fieses erzählen? Ich hätte auch noch was Fieses. Okay. Also ich habe halt meine Themen sind irgendwie, beim Zusammenstellen sind alle irgendwie sehr weltuntergangslastig. Also vorhin hatten wir den Weltraummüll, der auf die Erde fällt. Jetzt habe ich schon eine Arbeit, wo Geologen in Kanada einen großen Einschlagskrater von einem Asteroid gefunden haben. Vor 70 Millionen Jahren ist da in Alberta offensichtlich, da haben die irgendwie Erdöl gebohrt oder sowas und haben da halt so einen zu sedimentierten Krater gefunden, also wo halt irgendwie schon dann wieder in den letzten paar Millionen Jahre jede Menge Sedimente drüber sind, das heißt, du siehst an der Oberfläche nichts mehr. Und das war halt so, es war jetzt kein so Dinosaurier-Umbringend-Dings, sondern der Krater, der ist halt irgendwie so, wäre halt so eine schöne Stadt, wäre halt weg gewesen. Also die sagen Calgary oder so, ich weiß nicht gerade, wie sie auf Calgary kommen. Vielleicht ist das irgendwie so das kanadische Saarland oder so, ich weiß es nicht. die würde halt irgendwie, Calgary wäre zerstört worden durch so ein Ereignis, sagen die Leute dort. Also das ist halt das Schöne. Also wir haben ja, wenn wir zum Mond schauen oder auch zum Mars oder zum Merkur, sehen wir da Unmengen Einschlagskrater. Nur auf der Erde ist es halt wahnsinnig schwer, obwohl wir mitten drauf leben, ist halt wahnsinnig schwer, diese ganzen Krater zu finden. Also weil die halt alle ziemlich schnell erodieren, beziehungsweise halt dann sind halt irgendwelche Sedimente drüber oder Landschaften oder sonst irgendwas. Oder werden halt irgendwie im Gebirge zerquetscht oder irgendwie im Tiefsee Subduktionszone wieder aufgeschmolzen. Das heißt, es gibt bei uns auf der Erde fast keine vernünftigen Einschlagskrater, die man erforschen kann. Mhm. Obwohl wir halt, das ist halt der Planet, auf dem wir leben. Das heißt, wenn wir wirklich die Einschlagskrater erforschen, dann ist es halt meistens sogar einfacher, dass man wirklich irgendwie den Mond anschaut, weil halt irgendwie, da schlägt halt wirklich jedes kleine Staubkorn einen Krater, weil er keine Atmosphäre hat und die bleiben auch lange da. Oder halt beim Mars und so weiter. Und insofern ist es immer cool, wenn die Geologen da wieder mal einen neuen Krater finden, weil halt so vergleichsweise wenig bekannt sind. Also das ist wirklich eine schöne Sache, dass sie Dinge entdeckt haben. Krater. Passt bei mir nichts an. Geologie ist bei mir gar nicht dabei. Diesmal denke ich, ja, doch. Hm? Nee, gibt's nicht. Dann habe ich aber noch was ganz Feines, auch so ein bisschen immer in eigener Sache. Es gibt ja so ein großes Thema bei mir, das ist, ich fordere ja immer alle auf, möglichst regelmäßig ihren Blutdruck zu überprüfen. Mache ich. Weil ich ja letztes Jahr einen Infarkt hatte, der auch oft zu hohen Blutdruck zurückzuführen ist. Also der Infarkt in meinem Auge, die Thrombose in meinem Auge eigentlich. Am 17. Mai, was jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ist, da war Welthypertonietag, also welthoher Blutdrucktag. Und da dachte ich mir, ich könnte ja nochmal sagen, hier, messt mal regelmäßig euren Blutdruck. Kauft euch im Zweifelsfall, also diese Armmanschettengeräte zum Blutdruckmessen, die sind sehr, sehr, sehr, sehr unpräzise, außer ihr gebt sehr, sehr, sehr viel Geld dafür aus. Aber die taugen immerhin, um einen Trend abzubilden. Das heißt, wenn du so ein Ding mal irgendwo im Angebot für 8,95 siehst, kaufst dir, legst dir hin, miss einmal die Woche deinen Blutdruck damit und dann siehst du ja, ob sich was verändert, also ob es steigt oder sinkt oder so. Ich habe so einen Oberarmteil. Ja, die sind super. Da messe ich halt irgendwas. Das mache ich, ja. Die sind super. Also da gehen auch die billigen sehr, sehr gut. Die gibt's ja auch teilweise für 20 Euro beim Rossmann oder sowas, wenn die ja mal im Angebot sind. Keine Ahnung, ich habe den irgendwo im Internet bestellt, hat auch nicht viel gekostet, also keine Ahnung, 10, 20 Euro. Ja. Ich habe ja zu niedrigen Blutdruck immer. Ach, das ist schön. Ja, also das stört nicht. Also ab und zu, wenn er ganz niedrig ist, dann wird man ein bisschen schummrig beim Aufstehen, aber im Prinzip ist es ganz okay. Also. Ja, ich habe nach wie vor zu hohen Blutdruck. Was ganz lustig ist, ich habe halt ziemlich viel abgespeckt in den letzten Monaten und ich nehme blutdrucksenkende Medikamente und die sind halt auch eingestellt auf 33 Kilo mehr Körpergewicht. Ja? Das heißt, manchmal, wenn ich sowieso irgendwie so einen laschen Tag habe und dann meine Tabletten nehme, kriege ich auch kalte Füße und freue mich dann jedes Mal total darüber, dass ich auch mal kalte Füße habe, weil mein Blutdruck zu niedrig ist. Ich musste aber auch mal zum Arzt gehen. Ja, aber wollte ich auch nur kurz erwähnt haben. Also Blutdruck messen ist immer eine super Sache. Es kostet nicht viel, tut nicht weh und kann aber sehr viel helfen. Das kann das Leben retten. Genau. Und wenn man das Leben retten will, weißt du, wo man am besten hingeht? In die Kirche. Genau. Nee, ich habe das als Nachschlag zu diesem Einschlagskrater-Ding. Da hat irgendwer auf der, das ist eine Architektenseite anscheinend, architizer.com heißt die, kannte ich auch nicht. Da haben sie die acht Gebäude aufgelistet, in denen man am besten die Apokalypse überlebt. Also ja, das ist eine bescheuerte Seite, wo es halt im Prinzip irgendwie, darum geht halt irgendwie. Ja, es ist nicht unbedingt ernst gemeint. Also es sind halt irgendwie so ein paar. Eins ist irgendwie, das ist das Fashion Institute of Technology in New York, weil das halt irgendwie, das ist irgendwie komplett aus Beton und hat irgendwie kaum Fenster und ich habe keine Ahnung, warum das Modeinstitut keine Fenster hat, weiß ich nicht. Aber sie schreiben halt hier, ja, also das hat irgendwie keine Fenster und bietet Schutz vor, was immer die Natur der Terroristen auch auf einen schleudern wollen. Außerdem ist es eine Modeschule, also wird keiner nachschauen, ob du da auch wirklich drin bist, weil das sowieso keiner vermutet. Und da sind noch ein paar andere, wie die Pyramiden und irgendwie ein Bunker in Bosnien. Aber ein Gebäude ist dabei, was ich wirklich, weiß nicht, ob du das kennst, das ist in Spitzbergen. Das ist eins, der wo es wirklich sinnvoll ist. Das war wirklich gebaut dazu, ist im Prinzip, um die Apokalypse zu widerstehen. Der Svalbard Seed Vault. Ich hab von dem gehört. Ja, das ist diese Saatgutbank, Samenbank wollte ich gerade sagen, aber Saatgutbank ist, glaube ich. Genau, ja, also ich träume ja immer so von Spitzbergen, das ist immer so ein Ziel, wo ich wirklich gerne mal hin möchte irgendwie, weil es halt irgendwie, ja, weiß nicht, da stell mir vor, dass das ziemlich cool dort ist. Was hat dich bisher gehindert, da hinzufahren? Ich weiß nicht, ja, vermutlich meistens so früher Zeit und jetzt Geld. Ja, ist ja meistens so, entweder du hast Geld oder du hast Zeit. Genau, ich habe schon überlegt, da gibt es irgendwie, da hätte ich irgendwie, aber irgendwie Geologie oder irgend so ein Kram und studieren müssen, dann die deutsche Unis haben da auch irgendwie so ein paar Forschungsgebäude rumstehen, aber als Astronom hat man leider nicht so viel zu suchen dort. Mhm. Aber wie gesagt, da habe ich immer so eine Doku gesehen drüber, über halt Leute, die halt doch wirklich arbeiten bei dem Teil. Und das ist auch so, das von außen siehst du halt nur irgend so einen komischen, irgendwie so einen seltsamen Spitz irgendwie aus dem Berg da ragen, aus dem Eis ragen und geht es alles unterirdisch und da ist natürlich Unmengen Saatgut drin und so weiter. Und eben jetzt nicht nur, das ist halt, die meisten Leute glauben immer, ja, das ist halt irgendwie so die große Arche und das haben die Reichen, die Elite hat das angelegt, weil die Welt bald untergeht und damit die dann irgendwie danach wieder alles aufbauen können und das alles ganz vertuscht und so weiter. Und die Georgia Guidestones, ne? Genau, und die bauen Bunker und dann die anderen, da verstecken sich dann und wenn die alle gerade jämmerlich krepieren, dann trinken die da Shampoos im Bunker und so. Ja, also dass es so solche Verschwörungstheorien gibt über diesen Seedwall da jede Menge. Aber das ist ja auch im Prinzip ist auch ein Forschungsding. Also es geht jetzt nicht, das ist natürlich schon so auch, dass halt, wenn das halt möglichst sicheres Gebäude hast, wird dann irgendwas passiert. Aber es geht halt einfach darauf, du musst halt auch diese Saatgut irgendwie speichern. Ja, also musst du aufheben und das geht halt, du brauchst halt so eine Art zentrale Datenbank. Und weil dort auch in der Forschung, du willst ja auch teilweise genauso wie du halt irgendwie in Büchern irgendwas nachschlagen willst oder in Büchern irgendwo die aufheben willst, weil du halt als Referenz für später brauchst, brauchst du halt irgendwie auch, wenn du halt für verschiedenste biologische, landwirtschaftliche Untersuchungen und alles, brauchst halt auch eine Saatgutreferenz, dass du irgendwie schauen kannst, wie hat sich das jetzt verändert, ist da jetzt irgendwas mutiert, wird das früher ausgeschaut und da brauchst du halt so eine riesengroße Datenbank und die ist halt da angelegt und das finde ich echt schade, dass da keinen Tag der offenen Tür gibt. Ich meine gut, da würde ich immer noch nicht hinkommen, aber das ist halt was ich gerne mal wirklich sehen würde, aber gut, da kann man auch nicht, wenn man da jetzt irgendwie die Menschen rein und rauslaufen lassen würde, würde das auch dem Zweck des Dings widersprechen. Also wie werden die Sachen denn da eigentlich aufbewahrt? Werden die irgendwie tiefgekühlt? Werden die ausgetrocknet? Oder sind das nur Gensequenzen, die da irgendwo... Nee, die werden schon auch real da aufbewahrt. Also teilweise halt wirklich so in Prinzip so wie der Gewürzschachtel, teilweise halt irgendwie, je nachdem, du musst ja jedes Zeug anders speichern. Also ich muss mal rausfinden, ob ich noch irgendwo, ich habe das vor Ewigkeiten eine Fernsehsendung drüber gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, wann das war, was das war, aber es war eine deutschsprachige Wissenschaftssendung über dieses Ding. Und da haben die halt auch gezeigt, wie das da funktioniert, also wie die Wissenschaftler dort arbeiten, wie die das alles einlagern. Ich muss mal schauen, vielleicht finde ich es noch raus und dann kann man es ja irgendwie verlinken. Also das ist echt so einer von den Wissenschaftsorten, die ich gern mal in meinem Leben sehen würde. Wo kann man die Apokalypse denn noch gut überleben? Gibt es irgendwas, wo wir noch schnell hin können, wenn es losgehen sollte? Es kommt davon, wo sie passiert und wie sie passiert. Also keine Ahnung, ob es jetzt die Zombie-Apokalypse ist oder irgendwie ein Vulkanausbruch. Also ich meine, wenn jetzt irgendwo große Überschwemmung kommt, ja, also wenn jetzt irgendwie da der riesen Tsunami kommt, weil irgendwo ein Asteroid irgendwo im Meer eingeschlagen ist, dann bist du schlechter dran als ich, weil ich bin hier in Thüringen, da brauche ich nur mal kurz hinter Thüringer Wald. Da habe ich schon ein gewisses, das Mittelgebirge schützt mich ein bisschen. Du, Berlin wirst da schwappt von der Küste direkt runter bis zu dir, weil da ist nicht viel dazwischen. Ach, also ja. Da in den Alpen ist es schon da. Die Alpen sind ein guter Platz, glaube ich. Die sind recht zentral in Europa, also da ist irgendwie weit genug weg von allen Meeren, hoch genug. Da kann man sich schon gut verschanzen. Also das war auch immer der Plan vom österreichischen Bundesheer. Wenn irgendwo was passiert, wenn dann irgendwie war ja links, war der Bayern-Ostblock, rechts war die NATO, wenn irgendwas passiert, dann verschanzt sich Österreich in den Alpen. Und da haben wir auch irgendwie Bunker gehabt, irgendwie sowas in den Alpenbunker. Ich war ja beim Bundesheer und habe da irgendwie als militärwissenschaftlicher Experte, mein hochtrabender Titel, und habe irgendwie eine Arbeit geschrieben, wo es halt irgendwie um Asteroideneinschläge ging und Vorwarnzeiten und Satellitenabstürze, weil ich war bei dieser Katastrophenschutzeinheit. Und ein geplantes Kapitel, das ich schreiben wollte, war halt irgendwie so Beobachtung und Vorwarnzeiten. Ja, also wie kann man technisch Asteroiden beobachten, wie kann man das irgendwie in Vorwarnzeiten umrechnen, Evakuierungsmaßnahmen und so weiter. Und habe dann mit meinen Vorgesetzten gesprochen und habe gemeint, ja, kannst vergessen. Also wenn irgendwas ist, Wien und sowas, das wird eh nicht evakuiert. Also das ist der Aufwand zu groß. Ja. Also nicht so Wien, Ostösterreich, das war quasi so die Aufmarschzone der Russen. Also wenn jetzt die Russen gekommen wären von Ungarn, irgendwie Tschechien rüber, dann hätte sich Österreich quasi aus ganz das österreichische Heer hätte sich dann irgendwie aus Wien, aus Ostösterreich zurückgezogen, in den Alpen verschanzt und ja, wir in Niederösterreich, wir hätten halt schauen können, was wir machen. Apropos Apokalypse. Ha, Überleitung. Eine US-Anthropologin hat in Großbritannien 600 Skelette von Friedhöfen in London ausgebuddelt. Und zwar waren das alles Leute, die... Legal oder illegal? Nee, genau. Illegal. Weiß man ja, also das... Ja, illegale Anthropologie ist ein ganz neuer Zweig. Nee, schon legal. Also sie hat eine Studie gemacht, sie kommt von der University of South Carolina, hat 600 Skelette ausgegraben, um zu gucken, also 600 Skelette, davon zwei Drittel aus der Zeit des Schwarzen Todes, also aus der Zeit der großen Pestpandemie, 1347 bis 51 war das in Europa. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die hat ein Drittel der Einwohner Europas ausgelöscht. Ja, das ist kein Wunder. Das ist, okay, das waren jetzt damals nicht so viele, damals haben hier keine 100 Millionen Menschen gelebt. Also das 25 Millionen Todesopfer rechnet man dem schwarzen Tod zu. Aber ich finde das trotzdem so faszinierend. Ein Drittel, das wäre ja, halt heute. Vor, das ist irgendwie vollkommen ein Drittel absurd weg gewesen sein. Damals gehst du durch das Land, durch die Städte und da sind wir einfach, das halt, ein Drittel ist weg, ja, tot. Das ist schon echt krass. Ja, und die hat halt geguckt, was ist eigentlich mit den Leuten so passiert? Also wie war denn eigentlich der Gesundheitszustand vor, also der durchschnittliche Gesundheitszustand vor und nach dieser Pandemie? Stellt sich raus, nach der Pandemie waren die Leute gesünder. Die haben, ich weiß nicht genau, wie sie das jetzt also an einzelnen Markern irgendwie gemessen hat, aber die Seuche hat sozusagen alles einmal ordentlich durchgerüttelt. Und danach ist die Sterberate gesunken. Also die Leute, nee, andersrum. Die Sterberate gesunken, die Leute sind halt älter geworden. Also die Lebenserwartung ist gestiegen nach der Pest. Jetzt weiß man nicht genau, woher es kommt. Also es gibt halt ein paar mögliche Erklärungsansätze. Einer ist, die Schwachen sind dahin gerafft worden und nur die Starken haben überlebt. Ich würde sagen, es sind mehr Ressourcen da vielleicht auch irgendwie für die Übriggebliebenen. Genau, das ist auch ein Erklärungsansatz, dass mehr Ressourcen da sind. Was wohl auch dokumentiert ist, auch in alten Aufzeichnungen ist, dass nach der Pest frischer und also besser gegessen wurde. Also nicht so viel Dörrfleisch, Pökelfleisch und Zeugs, sondern viel mehr frisches Fleisch und sowas gegessen wurde. Also die Ernährung scheint es gewesen zu sein. Und was noch ein Erklärungsansatz ist, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden, weil dazu fehlen dann auch einfach die Daten, ist Einwanderung. Also Zuwanderung. Es war halt Platz auf einmal. Ein Drittel der Leute war weg und dann kommt frisches Blut rein, das mischt den Genpool auf und es ist halt über mehrere Generationen, danach ist die Lebenserwartung höher gewesen als vorher. Du bist da sicher, die Gesellschaft wird sich auch geändert haben. Also wenn da jetzt irgendwie die ganzen, sagen wir mal, jetzt war ja noch alles sehr, sehr, sehr irgendwie standesbewusst damals. Ja, also bist du nicht einfach irgendwie als Bauer, Handwerker geworden oder Bürger geworden oder sonst irgendwas. Aber wenn halt irgendwie einfach alle sterben und halt irgendwie dann halt die besseren Jobs quasi jetzt frei sind, dann kannst du halt irgendwie, wo du halt vorher irgendwie dein Leben irgendwie schuftend am Feld verbracht hättest, bist dann halt irgendwie jetzt gedacht, okay, dann bin ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie Schuster oder sonst irgendwas. Also wo du halt einfach, dass halt vielleicht viele Menschen einfach danach bessere Möglichkeiten, also Möglichkeit hatten, ein besseres Leben zu leben als vorher, weil sie halt nicht mehr so sehr in ihrer eigenen Klasse gefangen waren, weil das einfach alles so über den Haufen geworfen ist. Mhm. Auch interessant, also das fand ich echt bemerkenswert. Das war dann so ein Nachsatz in dem Artikel, den ich da gelesen habe. Der Erreger, der für die Pandemie des 14. Jahrhunderts verantwortlich ist, der ist heute noch unterwegs. Also das ist der Vorläufer des Erregers, der heute noch für Pestfälle verantwortlich ist. Das finde ich auch faszinierend. Also das Ding hat praktisch die Pest über die Welt verbreitet. Ja, Pest ist ja immer noch, es gibt ja, ich glaube, soweit ich kenne mich jetzt nicht wirklich gut aus, aber ich glaube, es gibt 3 oder 2 verschiedene Arten von Pest und das eine ist immer noch tödlich und unheilbar. Mhm. Also das Pest will man auch heute nicht kriegen. Nee, will man sowieso nicht, glaube ich. Also nee, aber selbst ist ja nicht, keine Ahnung, es ist nicht so wie Blinddarmentzündung, wo du früher gestorben bist und was heute kein Problem ist, aber mein Pest ist, da stirbst du heute auch noch dran. Also das will man nicht haben. Ja. Ja, nee, ja. Hm. Eklig. Apropos schwarzer Tod, ich schiebe gerade schnell einen freundlichen hinterher, also was Schönes, Schwarzes. Magst du Kaffee? Ich mag Kaffee, der nicht wie Kaffee schmeckt. Also ich bin einer von diesen Leuten, die halt irgendwie so Karamell Macchiato und so Zeugs trinken, ja. Also halt irgendwie, was halt irgendwie landläufig unter Kaffee läuft, aber eigentlich kein Kaffee ist, also. Dumm für dich, vermutlich dumm für dich. Die Uni in Graz hat ein bisschen Forschung gemacht und die haben herausgefunden, dass Kaffee einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel hat. Ja, also Kaffee hilft bei Diabetes und insbesondere greift er positiv regulierend in den Fettstoffwechsel ein, weil er die sogenannte Autophagie auslöst. Das ist ein Zelltod. Also ich weiß nicht, ich habe das jetzt irgendwie versucht zu verstehen, was da in der Wikipedia zu Autophagie steht. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, das können Biologen sicherlich besser erklären. Es ist halt, im Grunde ist das... Das klingt Autophagen, das klingt wie jemand, der sich selbst frisst. Ja, genau. Sowas ist das. Die fressen sich dann selber auf und erzeugen dadurch natürlich auch einen gewissen Druck, neue Zellen zu bilden. Mhm. Und das macht Kaffee, was ganz toll ist. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht für dich. Ich dachte, vielleicht hätte es dir eine gute gegeben. Die schlechte Nachricht für dich ist, in diesen ganzen Orange Mocha Frappuccino Sachen, da ist Milch drin. Mhm. Milch hemmt diesen Effekt wieder. Okay. Mit anderen Worten, Kaffee ist gesund, aber nur, wenn du ihn ohne Milch trinkst. Interessanterweise ist es egal, ob es koffeinfreier Kaffee oder Kaffee mit Koffein ist. Aha, okay. Also das hängt nicht vom Koffein ab. Sie vermuten, dass die Polyphenole im Kaffee dafür verantwortlich sind. Ja, aber ich trinke so oder so, wenn ich trinke irgendwie einmal in der Woche oder sowas Kaffee. Also das ist wirklich, das hätte so oder so keinen großen Effekt gehabt auf mich. Also, na, wer weiß. Na, mal schauen. Vielleicht fange ich jetzt an mit Kaffee trinken. Genau, schwarzen Kaffee bitte. Genau, ja. Schwarz ist auch ein schöne Überleitung. Mhm. Weißt du, was ein, okay, das könnte jetzt schlecht aufgefasst werden. Es geht um Astronomie, weil wenn ich jetzt frage mit Schwarz und Überleitung, weißt du, was ein Hyperschnellläufer ist? Ein Hyperschnellläufer, nee. Ja. Ein Hyperschnellläufer. Das ist ein Typ, der total schnell läuft. Genau, aber das habe ich jetzt bei der Überleitung zu Schwarz nicht gemeint, bevor wir dann wieder so mit Hautfarben im Sport kommen. Ach Gott. Ich wollte von Astronomie sprechen. Mhm. Denn Hyperschnellläufer gibt es in der Astronomie. Das sind Sterne, die sich wahnsinnig schnell bewegen. Also man tun alle Sterne im Vergleich mit unserer Alltagsgeschwindigkeit. Also die Sonne bewegt sich zum Beispiel mit 220 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße. Mhm. Rundherum. Das ist ziemlich schnell. Das ist so eine typische Geschwindigkeit von den Sternen in der Galaxie. Aber es gibt ein paar Sterne, die sind so ungefähr 15, 20 hat man gefunden ungefähr, glaube ich. Die sind halt wirklich viel, viel schneller. Im Hypervelocity Stars heißen die Hyperschnellläufer. Und einen davon hat man jetzt gerade wieder neu gefunden. Der hat 620 Kilometer pro Sekunde drauf. Und das ist eine Geschwindigkeit, da ist er so schnell, dass er die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxie überschreitet. Das heißt, das ist ein Stern, der wird sich aus der Galaxie rausbewegen, also aus der Milchstraße rausfliegen. Wow, und dann wird er als einzelner Stern durchs Universum fliegen? Genau, ja, klar. Also der wird dann halt verlässt in den Anziehungsbereich der Milchstraße. Also wie gesagt, es gibt halt ein paar, die das machen. Die fliegen halt dann weg. Einer davon, die Outcast, hat den Spitznamen bekommen, also der Ausgeworfene. Mhm. Und ja, die fliegen halt rum. Und das Interessante an den Dingen ist, wie werden die so schnell? Weil die müssen ja irgendwie, irgendwas muss die Dinger ja so stark beschleunigt haben. Denn das tun die normalerweise von selbst nicht. Ja? Also normalerweise sind die Sterne sind halt irgendwie in der Milchstraße gebunden, bewegen sich ums Zentrum rundherum, so wie die Sonne. Und die hat die Astronomie da irgendeine Theorie? Ja, die wollte ich jetzt gerade erklären. Ah, da kommen wir zum Schwarzen, nämlich zu dem supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Also man stellt sich das so vor, du hast da Doppelsterne. Ja? Also die meisten Sterne, die Mehrheit der Sterne sind Doppelsterne. Also so ein Stern wie unsere Sonne, die alleine ist, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Die meisten Sterne sind Doppelsterne. Und jetzt kann es vorkommen, dass halt irgendwie auf der Bewegung durch die Milchstraße, dass so ein Doppelsternsystem dem zentralen schwarzen Loch zu nahe kommt. Ja, und dann kann es sein, dass also ein Stern wird verschluckt vom schwarzen Loch, der andere nicht. Und du hast dann den Effekt quasi, wie so ein Hammerwerfer, der den Hammer loslässt. Ja? Mhm. Weil wenn der eine Stern verschluckt wird, saust der andere mit wahnsinnig hoher Geschwindigkeit davon, kriegt quasi so einen Gravitationsschubs vom schwarzen Loch. Und das war auch einer der ersten Hinweise, dass dieses supermassereiche schwarze Loch überhaupt da ist. Also man hat diese hyperschnellen Sterne schon entdeckt gehabt, bevor man überhaupt sicher wusste, dass es das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße gibt. Und diese Existenz dieser Hyperschnellläufer war eben ein deutlicher Hinweis dafür. Man kann natürlich auch nachschauen, wo kommen die her? Wir wissen ja, jetzt bewegen sie sich dahin. Wo kommen die her? Das kann man ja auch sehen aus den Beobachten. Und dann sieht man halt, dass die eben alle aus der Richtung des Zentrums zu kommen scheinen. Das heißt, das war ein ganz deutlicher Hinweis früher darauf, dass eben da im Zentrum der Milchstraße was wahnsinnig Massives sitzen muss, das Sterne wegschleudert. Und das ist eben auch bei dem Fall hier. Also in dem hier, der zeigt eben auch so eine Bewegung, dass der eben aus dem Zentrum des der Galaxie kommt und ist eben auch ist noch recht jung, also vor 30 Millionen Jahren oder sowas entstanden und ist dann eben irgendwann mal vom schwarzen Loch, von seinem Partnerstern getrennt worden und jetzt muss er einsam und allein aus der Milchstraße rausfliegen. Woher wissen die Astronomen, wo dieser Stern herkommt? Im Prinzip, du siehst, in welche Richtung er sich jetzt bewegt. Ja. Ja, und das ist die Richtung, die Gegenrichtung ist die Richtung, aus der er kommt. Aber du musst doch auch alle Massen, die auf dem Weg liegen. Ja, ach, da ist nicht so. Da ist es genug Platz. Also so. die wahrscheinlich ist es nicht so, dass da irgendwie, dass du jetzt irgendwie mit dem Raumschiff links, rechts, oben, unten an den Sternen vorbeikurvst. Also zwischen den Sternen ist ziemlich ist genug Platz. Also du kannst schon in erster Näherung davon ausgehen, dass halt die Richtung, aus der er kommt, die Richtung auch ist von, wenn du das zurück verlängerst, auch die Richtung ist, wo er herkommt. Also das kann man schon, natürlich, ich meine, du kannst es nicht irgendwie mit exakt sagen, irgendwie am 17. Februar vor 50 Millionen Jahren war der Stern exakt auf der Koordinate. Also so genau geht's nicht. Aber du kannst natürlich schauen, bewegt sich der jetzt Richtung Zentrum? Bewegt er sich irgendwie parallel zur Ebene der Milchstraße? Bewegt er sich irgendwo, wo kommt er her? Also du kannst natürlich schon so grob, du musst jetzt nicht genau wissen, aus welcher Ecke von welchem Bezirk aus Berlin du kommst. Wenn ich irgendwie sehe, dass du irgendwie von der Autobahn, ich habe keine Ahnung, ja. Vergleich scheitert gerade, weil ich keine Ahnung habe, welche Autobahn dann aus Berlin rausführt. Aber du weißt, was ich sagen wollte. Natürlich. Ja, also ich weiß, du kommst irgendwo aus Berlin, aber ob du jetzt irgendwie aus Wedding oder ich habe keine Ahnung, wie die Bezirke heißen. Tut mir leid, ich bin absolut unhipster Berlinerik. Also Kreuzberg gibt's noch, genau. Ja. Aber also, du kannst natürlich sagen, man kann rausfinden, kommt der jetzt aus der Ebene, kommt der irgendwie aus einem Spiralarm, kommt der aus dem Zentrum, also das kann man schon feststellen, das geht. Geschwindigkeit ist ja im Prinzip dasselbe wie Temperatur. Wenn wir über Plasma reden, ist das so. Also habe ich jedenfalls gelernt, dass wir über Plasma gesprochen haben. Nee, es geht jetzt gar nicht um Plasma, aber ich wollte eine Überleitung bauen. Ja, okay. Also Geschwindigkeit ist ja eigentlich dasselbe wie Temperatur. Also eine hohe Temperatur bedeutet nichts anderes als eine sehr hohe Teilchengeschwindigkeit. Genau. Kommen wir also zur Temperatur. Goldene Moderationsbrücken. Was denkst du, wie sich die Temperatur auf das Wirtschaftswachstum auswirkt? Welche Temperatur? Die Umgebungstemperatur, das Wetter sozusagen. Das Wirtschaftswachstum. Puh, es kommt drauf an, welche Wirtschaft du hast. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie wenn es in eiskalt wird und in Island die Meere zufrieren, die Fischerei dominierte Nation. Ja, klar, das ist ja, klar. Nee, ich habe keine Ahnung. Also jetzt vor mich hin. Okay. Also, dann versuche ich mal Aufklärung. Es gibt halt so Forschung, die gucken sich die optimalen Temperaturen am Arbeitsplatz an und sagen halt so, naja, 22 Grad Celsius ist ideal, dann arbeiten alle am besten. Unter 21 Grad werden sie langsamer, über 24 Grad werden sie langsamer. Das sind so fast schon Binsen. Und jetzt gibt es zwei Ökonomen, von der Columbia University und von der Harvard University, Heal und Park heißen die. Die haben über 50 Jahre lang Klima- und Wirtschaftsdaten aus über 130 Ländern sich angeguckt und korreliert auf irgendeine Art und Weise, wahrscheinlich durch Magie, und haben festgestellt, und ich finde das total faszinierend, wenn in warmen Ländern die Temperatur um ein Grad über der sonstigen über der üblichen Durchschnittstemperatur liegt, bricht das Wirtschaftswachstum ein. Wir haben gesehen, in Thailand oder Indien sinkt die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung pro zusätzlichem Grad Celsius um 3,9% oder bis zu 3,9%. In kalten Ländern ist es wieder andersrum, haben sie auch gemessen. In Kanada und Schweden bringt jedes Grad Celsius über dem Durchschnitt ein Wirtschaftswachstum von 4,1% zusätzlich. Das finde ich echt ziemlich faszinierend, weil das bedeutet letztlich dann auch, dass der Klimawandel sich auf die warmen Länder nicht nur im Sinne von Dürre, Überschwemmung und sowas auswirken wird, sondern eventuell sogar auch darauf, dass ihre Wirtschaftsproduktivität, also ihr Bruttoinlandsprodukt nicht mehr. Wenn's stimmt, also ich bin mit immer... Ökonomen, die das ausgerechnet haben. Mit irgendwas anderem. Kennst du diese Seite correlated.org, durch Dings ging, wo irgendwie alles mit allem irgendwie korreliert hat, irgendwie. Wobei ich jetzt grundsätzlich erstmal davon ausgehen würde, dass zwei Ökonomen von Harvard und Columbia, dass die schon vorsichtig genug sein dürften, bevor sie so einen Scheiß veröffentlichen, oder? Ich traue denen alles zu. Also allerdings. Ja. Passt dazu, was ich auch ganz toll fand dabei, passt ein bisschen, oder was heißt passt nicht dazu, sondern ist eigentlich eine Gegenthese zu so einem Standardwerk. Es gibt so ein ökonomisches Standardwerk, hast du vielleicht schon mal von gehört, Why Nations Fail heißt das, warum Nationen scheitern. Gehört habe ich schon mal davon. Ja. Und da haben zwei Ökonomen auch im Grunde mal vorgerechnet beziehungsweise argumentiert, dass das Funktionieren der Institutionen, also das Funktionieren der staatlichen Institutionen oder der gesellschaftlichen Institutionen wie Markt, Gerichtsbarkeit und solche Sachen, darüber entscheiden, ob Nationen prosperierend sind oder ob sie zugrunde gehen. Und wenn diese beiden Forscher mit ihrer Temperaturtheorie recht haben sollten, dann erweitern sie zumindest dieses Why Nations Fail Ding. Also weil ja, es irritiert mich halt so, dass halt quasi, dass da irgendwie sowas extrem Komplexes wie Wirtschaftswachstum, was ja wirklich von so vielen verschiedenen Faktoren abhängen sollte eigentlich, dann halt wieder auf so einen einzigen Faktor Temperatur zurückgeführt wird. Das kommt mir alles mal ein bisschen immer irgendwie komisch vor. Also ich behaupte jetzt nicht, dass es nicht stimmen kann, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich sage irgendwie, die Temperatur bestimmt die Wirtschaft halt aus. Das finde ich immer ein bisschen skeptisch. Mhm. Wahrscheinlich zu Recht, ja. Hast schon. Ja, stimmt schon. Aber egal. Vielleicht lassen wir den ganzen Kram mit berechnen und so weiter sowieso bald bleiben und lassen das Computer machen, denn in Linz an der am Research Institute for Symbolic Computation. Symbolic Computation? Ja, der Johannes Kepler Universität, da hat jemand im, wie heißt der, habe ich gerade vergessen, Bruno Buchberger. Bruno Buchberger hat da eben so ein Software geschrieben, das Theorema heißt es, oder mit dem man eben Mathematik treiben kann. Also man ist jetzt nicht neu, es gibt also Mathematik-Software, ich weiß nicht, wirst du vermutlich in deiner Arbeit irgendwo jetzt noch nicht so benutzt haben, also wie Mathematica und Maple und sowas. Das sind halt so Software im Prinzip, die dir halt hilft, Mathematik zu machen. Ja, also da kannst du halt irgendwie, wenn du das irgendwie, weiß ich, eine Funktion integrieren oder differenzieren willst oder sonst irgendwas, das musst du dann irgendwie nicht alles, das tippst du halt irgendwie ein, du kannst irgendwie Brüche vereinfachen, du kannst irgendwie welche riesigen Polynome miteinander multiplizieren, so also alles halt irgendwie, das hilft dir halt einfach dabei, Mathematik zu machen. Sowas gibt schon lange und du kannst damit aber auch richtig so halt jetzt nicht nur Mathematik im Sinne von Rechnen machen, sondern auch wirklich Mathematik im Sinne von halt jetzt ist also Symbole manipulieren. Also das heißt, die Mathematik als Wissenschaft auf der Uni ist ja selten Rechnen, sondern wirklich halt so halt logische Manipulation von Symbolen. Und das können sich ja Software eben auch und Buchberger hat da eben anscheinend jetzt probiert, wirklich so eine Software zu schreiben, die wirklich selbst mathematische Sätze beweisen kann. Ja, also denen halt irgendwas sagt. Jeden beliebigen. Nicht jeden beliebigen. Also gut, ich weiß, was die dann irgendwie später mal kann. Aber das ist halt wirklich, es gibt ja schon seit längeren so Computerbeweise, ja, also wo man halt irgendwie wirklich, wo die Mathematiker immer ein bisschen skeptisch sind, wenn irgendwie Computer verwendet werden, um irgendwas zu beweisen, weil natürlich dann die Frage ist, wer kann es überprüfen? Da gab es zum Beispiel die Geschichte vom Vier-Farben-Theorem, kennst? Nee. Das ist eine ziemlich schöne Geschichte. Das ist eine von diesen schönen klassischen mathematischen Beweisen. Es geht um das klassische Problem. Du hast eine Landkarte und auf der Landkarte sind Länder drauf. Die können irgendwie beliebig sein. Ja? Also beliebige Länder mit beliebigen Grenzen. Kann das irgendwie ein Land sein, das irgendwie ringförmig und in der Mitte ist noch ein Land. Sonst kannst du irgendwie halt Grenzen. Und die Frage ist, wie viele Farben brauchst du, um diese Länder anzumalen, sodass benachbarte Länder nicht die gleiche Farbe haben? Wie viele Farben brauchst du maximal, um das zu machen? Ja, Also der Name Vier-Farben-Theorem gibt so, schon ja, ein bisschen Hinweis. Sind das vier? Richtig, ja. Also man wusste halt, drei sind zu wenig. Man wusste, mit fünf geht's auf jeden Fall, aber die Frage war, reichen halt auch vier? Mhm. Und das war halt wirklich so ein klassisches Beweis, weil wirklich sich, was ist halt ein bisschen so ein Problem, das kannst du wirklich schon in der Schule verstehen, wenn du Lust hast, ja. Verstehst als Schüler, verstehst du, wie das Problem ist. Und das heißt, es ist ein Problem, wo halt sich sehr viele dran versucht haben, es zu beweisen und was halt sehr lange gescheitert ist. Und dann sind halt ein paar Mathematiker draufgekommen, dass es nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt, so eine Landkarte zu machen, sondern halt sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man aber in endlich viele Gruppen einteilen kann. Ja? Das heißt, du kannst alle möglichen Konfigurationen von Ländern auf Landkarten in verschiedene Gruppen einteilen und diese Zahl der Gruppen ist nicht unendlich groß. Zwar wahnsinnig groß, so groß, dass irgendwie ein normaler menschlicher Mathematiker da niemals irgendwie durchkäme, das sich alles anzuschauen, aber ein Computer. Das heißt, die haben dann halt einfach einen Computer genommen und der hat der Reihe nach alle Gruppen durchprobiert. Mhm. Und hat gezeigt, ja, bei allen paar reichen vier Farben und damit war der Beweis, der Satz bewiesen. Und das war halt einerseits natürlich schön für die Mathematiker, weil die halt den Beweis gehabt haben, was jetzt so stimmt. Andererseits waren die wahnsinnig frustriert, weil du aus so einem Beweis halt absolut keine irgendwie neue Erkenntnis gewinnst, außer dass es eben so ist, wie es ist. Mhm. Also es ist halt irgendwie kein, normalerweise möchten Mathematik, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Mathematik ist ja was auch sehr streng mit Schönheit, mit Eleganz zu tun hat. Und Mathematiker wollen halt gerne wirklich einen eleganten Beweis sehen. So die guter Beweis ist auch ein schöner Beweis, wo man irgendwie auch noch mehr draus lernt als nur das, was er bewiesen hat, weil man eben eine neue Methode gefunden hat, eine neue unterwegs irgendwas Neues entdeckt hat, und das hat dieser Computerbeweis hat das eben nicht, und auch andere darauf folgende Computerbeweise waren eben genauso. Das war dann wirklich alles, wo halt der Computer Sachen gemacht hat, die halt irgendwie wo ein Mensch gar nicht die Möglichkeit hätte, das irgendwie in seinem normalen Leben alles zu überprüfen, wo man dann irgendwie einen anderen Computer nehmen muss, um das überprüfen zu lassen. Und darum sind diese ganzen Computerbeweissysteme, dieses Automated Reasoning, wie das alles heißt, das ist alles sehr, sehr umstritten innerhalb der Mathematikergemeinde. Aber nicht aus fachlichen Gründen, sondern eigentlich eher so aus ästhetischen Gründen. Ja, auch aus fachlichen Gründen, weil es, wie gesagt, wenn du irgendwie ein Schüler fährst, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Geschichte das war, welcher Satz das war, auch irgendwie so ein mathematischer Satz, der lange unbewiesen war, und dann hat es eben mit dem Computer gemacht, und wenn du den Computerbeweis ausdrucken würdest, dann wäre das irgendwie so von der Datenmenge her, als würdest du Wikipedia drucken. Und das heißt, wenn du das quasi jetzt du musst ja irgendwie, kann ja durchaus sein, dass man Fehler macht, ja, auch ein Computer kann Fehler machen, weil da irgendwie falsche Annahmen drinstecken, und theoretisch musst du, damit ein Beweis stimmt, musst du den prüfen. Das heißt, da musst du jetzt einen Mathematiker hinsetzen, theoretisch, und die Wikipedia lesen. Oder du baust Deep Thought und lässt es nachrechnen. Genau, und das wird halt sagen, dann macht man einen anderen Computer, der das nachrechnet. Aber die Frage ist, ja, das ist halt die Frage, kann man dann den Computern insofern vertrauen? Ja. Da, glaube ich, Stephen Hawking hat das, glaube ich, vor einiger Zeit mal gesagt. Er hat gemeint, wir sollten halt durchaus auch vorsichtig sein bei der ganzen Geschichte mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Weil, wie gesagt, wenn wir da irgendwie einmal anfangen, wer weiß, was dann am Ende rauskommt. Also, sonst, das muss jetzt nicht heißen, irgendwie, dass das wie bei Terminator irgendwie die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen. Also, das ist jetzt nicht, aber. Ja, klar, aber wenn die künstliche Intelligenz A sagt, dann müssen wir uns halt auch erstmal irgendwie hinsetzen und eventuell gegen die künstliche Intelligenz argumentieren, das nicht A. Ne? Nee, aber es geht vor allem auch so Dinge wie, dass halt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie bei Waffen ist es so, da hast du intelligente Waffen, also da Anführungszeichen intelligente Waffen, wo die halt irgendwo da rumstehen, und dann suchen die halt irgendwie treffen da eben genau nach mit Prinzip den gleichen Algorithmen, die halt diese Mathematikprogramme halt für ihre die sie nehmen, wenn sie halt irgendwelche mathematischen Beweise machen und irgendwelche logischen Ableitungen machen, genauso probieren diese Waffensysteme halt zu entscheiden, ist dieses Wärmebild, was ich da jetzt sehe, soll ich das jetzt erschießen oder nicht? Oder ist es nur ein Zivilist? Ja. Und wenn halt irgendwie auch die Drohnen, die da, ich meine, die werden auch noch gesteuert, aber die werden sicherlich auch schon jede Menge Experimente geben, wo das halt irgendwie automatisch gemacht wird. Und wenn dann halt irgendwie, ich sage jetzt nicht, dass es halt wie so ein Terminator Intelligenz ist, wirklich, wo die halt rumrennen und dann die Weltherrschaft übernehmen, aber wenn du halt irgendwie also wenn man eine algorithmische Entscheidungsgewalt an Waffen übergibt. Genau, die Frage ist halt, wie kann ich eine Maschine eine ethisch unzweifelhafte Entscheidung treffen lassen, wenn ich nicht in der Lage bin, ad hoc zu überprüfen, ob sie ethisch unzweifelhaft ist. Genau. Ja. Das ist halt, ich habe doch vor kurzem so einen Podcast gehört, kann ich dann auch mal schauen, ob ich den noch mal finde, wo halt auch einer von, ist auch so ein britischer Roboterentwickler, der halt wirklich selbst auch so Roboter baut und alles, der sich auch eben ganz explizit in der Öffentlichkeit eben auch dafür engagiert, dass man eben dafür sorgt, dass eben die Sache mit der künstlichen Intelligenz, auch gerade bei Waffensystemen und so weiter, halt ein bisschen zurückhaltender angegangen wird, weil man halt irgendwie wirklich aufpassen muss, was man da macht. Irgendwie habe ich eben gedacht, schlechte Laune da. Ich habe was zum Thema schlechte Laune, weil die Mathematiker schlechte Laune kriegen, wenn die Computer das so machen. Hättest du folgenden Sachverhalt für möglich gehalten? Facebook macht schlechte Laune. Echt jetzt? Ja. In Innsbruck ist eine Arbeit erschienen wie heißt sie? Es ist sogar nur ein Aufsatz in einem Compendium, wie heißt das? Compendium? Egal. Computers in Human Behavior. Ist es erschienen. Also an der Uni Innsbruck hat eine Forscherin einfach mal sich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich gucke jetzt mal, wie reagieren eigentlich die Menschen auf Facebook? Also was macht Facebook aus der Stimmung der Menschen? Hat sich 123 Probanden geholt. Und hat die auf Facebook rumklicken lassen. Also hat sie eigentlich ihre Zeit auf Facebook verschwenden lassen. Und hat danach halt sie befragt. So. Und je länger die auf Facebook rumgeklickt haben und Urlaubsbilder angeguckt haben und Witzchen und so, je länger die auf Facebook unterwegs waren, desto schlechter war die Laune dieser Probanden. Nächster Versuch. Also sie hat nicht nur einen gemacht, sondern sie hat drei gemacht. Nächster Versuch hat sie gesagt, okay, wir nehmen eine Vergleichsgruppe. Und die dürfen ihre Zeit jetzt überall im Internet verplempern, nur nicht auf Facebook. Stellt sich raus, die, die auf Facebook ihre Zeit verplempert haben, waren schlechter gelaunt als die, die nicht auf Facebook ihre Zeit im Internet vertrödelt haben, also genauso viel Zeit. Sie vermutet jetzt, dass die Zeit auf Facebook als noch sinnloser empfunden wird als die andere Zeit, die da verbracht wird. Dann hat sie sich eine dritte Studie geholt, um zu überprüfen, woher es denn kommt, dass die Leute trotzdem zu Facebook gehen. Und es gibt einen Effekt, dass einen psychologischen, also es ist auch geht in die Fehlschluss, aus der Fehlschlusskategorie kommt der, ist der affektive Vorhersagefehler. Du nimmst an, dass etwas besser endet, als es eigentlich enden wird, selbst wenn du schon mal das schlechte Ende kennengelernt hast. Also ne, du gehst zu Facebook, klickst da rum, bist hinterher frustriert, gehst trotzdem wieder zu Facebook, weil du dir einbildest, dass es toll sei, obwohl du weißt, dass es frustriert ist. Das ist affektive Vorhersagefehler. Und den hat sie überprüft. Ist nämlich hingegangen, hat dann nochmal gefragt, was glaubt ihr denn, wie es euch geht, wenn ihr jetzt nochmal euch bei Facebook einloggt? Und dann haben alle gesagt, ja super. Dann hat sie sich wieder auf Facebook rumklicken lassen, hat sie danach wieder gefragt und da ist dann rausgekommen, dass es schon wieder miese Laune gemacht hat. Das finde ich eine sehr hübsche Arbeit. Ich überlege gerade, ich benutze ja Facebook und auch wenn man jetzt nicht exzessiv, aber ich benutze schon auch. Ich überlege gerade, ob ich schlechte Laune kriege, wenn ich Facebook benutze. Na, jetzt nicht aktiv schlechte Laune, also so im Sinne von so. Ja, ich kriege auch oft aktiv schlechte Laune. Weil ich habe da beruflich. Das heißt, von den irgendwie 1700 Freunden kenne ich halt irgendwie 50 persönlich und der Rest sind halt irgendwie Leute, die halt mir dort folgen und da sind dann doch irgendwie Leute dabei, die halt Sachen machen, wo ich dann wirklich schlechte Laune kriege, wenn ich das sehe. Also jetzt nicht subtil, sondern durchaus sehr, sehr, offene, schlechte Laune. Aber ich überlege gerade, wie das irgendwie, ob ich mich dann irgendwie frustriert fühle. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie auch nicht das. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ich verschwende Zeit bei Facebook, weil ich es halt mache, weil es halt irgendwie Teil meiner Arbeit ist, da halt irgendwie halt Informationen zu verbreiten, zu machen. Nee, ich finde es gar nicht sinnlos, was ich damit mache. Also das ist halt, gehört halt dazu, genauso wie ich irgendwo bei Twitter irgendwie meine Arbeit verbreite, bewerbe, mache ich das auch bei Facebook. Das ist halt irgendwie, das gehört halt zu meiner Arbeit dazu. Also insofern. Man müsste sich halt jetzt auch mal natürlich dann das an sich selbst abzuprüfen, müsste man sich vielleicht auch mal die Werkzeuge angucken, die sie benutzt haben. Ja, man kann sich selbst eh nicht einschätzen. Das bringt nichts, wenn ich darüber nachdenke, wie es mir geht. Also das müsste wir andere machen, aber ja, interessant. Also ich frage jetzt wirklich, müssen wir jetzt mal schauen, wie Facebook und Google Plus und Twitter, ob das jetzt irgendwie, das ist halt, Facebook ist halt immer so, Facebook so singulär als irgendwas für irgendwas verantwortlich zu machen. Na, Facebook ist schon insofern eine Besonderheit, weil es ein geschlossenes Biotop ist, in dem alles stattfindet, was stattfindet. Ja. Das hast du bei solchen Diensten wie Twitter beispielsweise nicht, sondern aus Twitter wirst du immer wieder rausgeleitet. Also immer wenn irgendwo ein Link auf Twitter kommt, verlässt du Twitter. Wenn ein Link auf Facebook kommt, passiert es aber oft, dass du dann innerhalb Facebook unterwegs bist. Vor allen Dingen, wenn du das Ganze mit einer Smartphone-App machst. Okay, gut, das mache ich nicht so oft. Also ich empfinde Facebook so. Also ich empfinde Facebook als eher hermetisch. Das kann gut sein, aber ich eigentlich nicht. Also bei mir ist es wirklich so, dass halt auch das halt viel, viele Informationen rein und raus gesehen, weil ich halt auch selbst irgendwie das dort als Informationsquelle nutze, weil ich halt weiß, dass das viele, viele Institutionen, Leute und so weiter, die halt irgendwie was zu sagen haben, dort sind und die mir halt dann über Facebook das sagen, was ich von denen hören will. Und ich gleichzeitig halt eben auch Facebook nutze, um Informationen rauszugeben an andere. Also kommt immer darauf an, ja, wo und wie man es nutzt, aber es stimmt schon, dass das bei Facebook eher vom System her drauf eher gedacht ist, vermutlich, um in Facebook zu bleiben, während Twitter eher vom System her ausgelegt ist, um aus Twitter irgendwie rauszugehen. Genau. Stimmt schon. Ja, sind wir schon beim Scheiß der Woche? Wenn du magst. Ansonsten hätte ich noch eine wichtige Nachricht für unsere Drogenfreunde im Angebot. Dann macht's erst die Drogenfreunde, okay. Dann passt meine Überleitung noch besser dazu. Okay, super. Warte, habe ich vielleicht noch irgendwas? Ich habe noch mehr übrig, aber gut. Also ich mach mal, also liebe Drogenfreunde, gute Nachrichten für euch. Ich weiß nicht, hast du jemals Magic Mushrooms probiert, Florian? Nee, gar nichts. Ich habe Zigaretten geraucht und Alkohol getrunken und das war's mit den Drogen. Okay, es gibt halt so Magic Mushrooms, ne? Das sind Pilze, darin ist ein Pilzgift, das heißt Psilocybin. Das dreht, ne? Das ist so eine dieser Drogen, also insbesondere diese Pilze, also insbesondere Psilocybin, macht halt, dass man sich den ganzen Abend kaputt lacht. Also es ist tatsächlich so, du hast einen Lachflash nach dem anderen und einer ist schlimmer als der andere und es geht auch bei Nichtigkeiten, es ist halt, du lachst dich halt einfach kaputt die ganze Zeit. Das ist jetzt keine Aufforderung, das auszuprobieren, Ja, ich habe mit solchen Dingen Erfahrung, darum schildere ich sie. Was jetzt Psilocybin macht, das ist, Psilocybin beeinflusst die Informationsverarbeitung im limbischen System. Und in diesem limbischen System gibt es die beiden Mandelkerne, die Amygdalae. Hast du vielleicht schon mal gehört, sind so zwei, ja, so kleine. Ja. Ne? Und die verarbeiten Emotionen und vor allen Dingen verarbeiten die negativen Emotionen. So Depressionen und so Angstzustände, die können daher kommen, dass die Amygdala diese Emotionen nicht mehr vernünftig verarbeiten kann. Muss nicht, aber kann. Ne? Ist ein Auslöser davon. Mhm. So, was Psilocybin jetzt macht, haben sie rausgefunden, das schwächt die Verarbeitung von negativen Umweltreizen in den Mandelkernen. Das heißt, wenn du Pilze gefressen hast, dann siehst du einfach nicht mehr, dass um dich herum Scheiße ist, sondern siehst nur noch die tollen und lustigen Sachen. Jetzt mal so einfach ausgedrückt. Und das fand ich irgendwie ganz nett zu lesen, dass sie da rausgefunden haben, dass Pilzgift genau das macht. Und jetzt auch mal gucken wollen, dass sie tatsächlich Depressionen, also an Depressionen erkrankte Menschen mit Psilocybin behandeln, in der Hoffnung, sie dadurch dann wieder stabilisiert zu kriegen, weil die Depression halt daher kommt, dass die Amygdalae nicht mehr vernünftig arbeiten, also nicht mehr Gute und Böse ordentlich voneinander unterscheiden können, sagen wir mal so im wesentlichen Dingsi. Und wo sie das jetzt rausgeforscht haben, habe ich versehentlich nicht aufgeschrieben. Es ist mir sehr, sehr peinlich. Ja, also man kann sagen, dass das Drogen die Sinne verwirren. Und da, aber im positiven Sinne. Oder im negativen, je nachdem. Ja, also Psilocybin nicht. Ja. Ja, es kommt darauf an, wenn du halt irgendwie, wenn das gerade vielleicht gerade wichtig wäre für dich, den Scheiß um dich rum zu sehen, und du ihn nicht siehst, dann kannst du auch eine negative Folge haben. Aber das stimmt auch. Ja. Wie Fluchtreflex, wozu? Ja. Okay. Also ich wollte es eigentlich nur als Überleitung nehmen, um bitte über den stark verwirrten Akademiker zu sprechen. Stark verwirrter Akademiker. Ja, es geht darum, dass ich dachte, ich mache den Scheiß der Woche diesmal jetzt ein bisschen politisch, weil ja bitte nächste Woche Wahlen sind. Geht es um Bruno Kreisky, was jemand in Deutschland kennt. Es ist österreichischer irgendwas, ja, also man kennt den Namen. Ja, also nicht sogar mal Präsident bei euch oder sowas? Der Präsident, der Bundeskanzler, also Bundeskanzler. War so einer von diesen großen, wie großen sozialistischen Politikern und sozialdemokratischen Politikern, die auch irgendwie in den 70er, 80er Jahren irgendwie jahrelang, jahrzehntelang, nicht Jahrzehnte, also sehr lange Zeit, Österreich allein regiert hat mit der sozialdemokratischen Partei, also auch zur gleichen Zeit wie ist der Schwede Olaf Palme, genau, und dann Helmut Schmidt, war das der Sozialist in Deutschland? Ja, genau. Also er war halt einer zu der Zeit einer von diesen großen sozialdemokratischen Politikern in Europa, halt richtig in Österreich. Und der hing halt natürlich als Bild auch im Landtagsclub der SPÖ in Oberösterreich. Mhm. Und da wurde dieses Bild gestohlen von Bruno Kreisky. Und man hat das irgendwie von der Überwachungskamera gefunden und irgendwie so ein älterer Herr, der das irgendwie einfach mitgenommen und ist gegangen damit, ja. Man ist jetzt nicht so, dass das ein wahnsinnig großer Kunstschatz war oder sowas, ja. Das hing halt einfach da, war halt irgendwie von einem, ich weiß gar nicht, wie der Maler heißt, aber es war jetzt nicht so, Werner Horvath, aber kein, hat irgendwie ein paar hundert Euro gekostet, glaube ich, das Bild. Ja, also jetzt nichts, was man ziemlich großartig mit Sicherheit Ding schüttelt. Also das einfach hingegangen, hat das Bild genommen und ist rausgegangen. Und dann haben die natürlich irgendwie probiert rauszufinden, wer das war. Und irgendwann hat er sich gestellt. Dieser stark verwirrte Akademiker, Doppeldoktor, Name von der Redaktion geändert. Der hat also das Bild irgendwo in Fluss geworfen, weil nämlich das Bild von bösen Schwingungen erfüllt war. Und er wollte das entsorgen, weil er die SPÖ von diesem Fluch, der auf dem Bild lag, erlösen wollte. Das ist auch ein wunderbares Beispiel für das Gegenteil von gut gemeint und gut gemacht. Ne? Genau, ja. Weißt du, was ist echt voll, muss das sein, ob da irgendwie die Parteizentrale von der SPÖ von einem Fluch besetzt ist, der im Bild von Bruno Kreisky lebt, und dann muss das Bild klauen und in den Fluss werfen, damit dann die Partei wieder gewählt wird bei der Wahl. Also das fällt mir, keine Ahnung, was der genommen hat, aber das fand ich etwas ganz nett, die Meldung. Das ist schöner Scheiß. Ich habe eine Hörerinnen-Einsendung zum Scheiß der Woche. Und zwar ist es ein Foto, das sie mir geschickt hat. Sie war wohl im Baumarkt unterwegs und hat dort gefunden für 7,99, 500 Milliliter, 7,99, homöopathisches Orchideenelixier. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Sie fragt sich dann, wie die wohl rausgefunden haben, was da alles rein muss. Also war bestimmt, schreibt sie, war bestimmt ein sehr zähes Anamnesegespräch. Daniela aus Hamburg hat uns das geschickt. Kann das ja auch pendeln. Oder träumen oder sonst irgendwas. Oder Wünschelrouten muten. Kinesiologische Belastungs- Hightech alles da, also die haben ja da alles. Ding sie, genau. Ja, und was ich auch sehr schön fand, das ist mir mehrfach übergeholfen worden zum Thema Scheiß der Woche in den letzten Tagen oder Wochen, ist diese Barcode-Entstörung, weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast. Gibt's aber auch schon lange, also die gab es ja früher bei der Sonnentour. Aber hast du die Entstörung mitgekriegt? Das macht man Strick durch, oder was? Ja, genau. Es gibt halt einige geistig verwirrte Menschen, die davon ausgehen, dass der Barcode auf Verpackungen schlechte Schwingungen, Energie bündelt und diese Energie schlechterdings auf die Lebensmittel darin überträgt. So, jetzt ist die Firma Rabenhorst, ja, ist ein Safthersteller. Die Firma Rabenhorst hingegangen, hat diesen Esoterikern irgendwie ein bisschen zu viel zugehört und hat jetzt einfach einen Querstrich über diesen Barcode nochmal gedruckt, um diese negative Störung zu entstören. Das heißt, Rabenhorst verkauft jetzt gerade einfach so einen Saft mit einem Barcode drauf, da ist halt so ein Strich drüber. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt, das ist jedenfalls auf der Packung nicht gefunden, also ich habe es auf der Packung nicht gesehen, da ist jetzt keine Erklärung mitgeliefert, warum dieser Strich da drüber ist, aber all die geistig Verwirrten, die jetzt Saft kaufen gehen, kaufen natürlich jetzt am liebsten Rabenhorstsaft, weil der ja entstört ist. Das hat Sonnentor ja auch so gemacht. Die haben ja auch angefangen, ihre Barcodes mit Strichen zu entstören. Bis sie dann irgendwann mal irgendwo doch in der Firma anscheinend ein intelligenter Mensch aufgetaucht ist und dann dafür gesorgt hat, dass man es nicht mehr macht. Aber man könnte es ja irgendwie schön, schön drollen. Man könnte es mir anfangen, generell alles zu entstören. Also alles durchzustreichen, genau. Was irgendwie stört. Genau. Bundestag, sonst irgendwas. Wird alles durchgestrichen. Genau. Mit riesigen schwarzen Eddings. Also genau. Richtig großen, die da auf dem LKW rangekarrt werden müssen oder sowas. Genau. Ja, herrlich. Muss Deutschland entstören. Deutschland entstören gefällt mir. Das ist ja auch ein schönes Plakat. Das kann man irgendwie, die Piraten kommen damit bestimmt demnächst bei der Bundestagswahl oder sowas. Die sind verrückt genug geworden mittlerweile. einen habe ich noch. Ja, mach. Was glaubst du, warum wir gähnen? Ach, das hat man doch noch nie rausgefunden, oder? Das habe ich jetzt rausgefunden. Es gibt so diverse Sachen, ne? So, also was auch so ist. Es scheint, muss man ja immer sagen, und das haben österreichische Wissenschaftler festgestellt. An der Uni Wien haben sie versucht, ein Experiment zu reproduzieren, das vom Sunny College in Onenota in den USA. Ich musste nachgucken, wo das ist. Das ist im Staat New York. Da haben ein paar Psychologen behauptet, Gähnen kühlt das Gehirn. Das hat die Uni Wien versucht. Wie soll das gehen? Egal. Das von der Uni Wien haben das ein paar Wissenschaftler versucht zu reproduzieren, haben Fußgänger in Wien angequatscht im Sommer und im Winter und haben ansteckendes Gähnen-Experimente mit denen gemacht und haben festgestellt, dass ansteckendes Gähnen ebenfalls abhängig von der Umgebungstemperatur ist. Rund um die 20 Grad Celsius ist ansteckendes Gähnen sehr weit verbreitet. Wenn du sehr hoch kommst in den Temperaturen, hört es auf. Und wenn du sehr tief kommst in den Temperaturen, hört es wieder auf. Und die österreichischen Forscher sagen, das ist halt als Thermoregulation funktioniert, aber nicht, wenn die Umgebungstemperatur und die Körpertemperatur gleich hoch sind, weil dann findet nicht der richtige Luftaustausch da offensichtlich statt. Und bei Umgebungstemperaturen um den Gefrierpunkt ist es nicht nötig, sondern sogar gefährlich, weil du dann zu viel kalte Luft ins Gehirn hineingähnst. Da geht doch keine Luft in mein Gehirn. Naja, aber sie geht immerhin durch Medizin, aber das ist sie geht immerhin durch deinen Rachen. Also du ziehst ja doch schon ziemlich viel Luft ein, beziehungsweise lässt viel Luft aus. Keine Ahnung von Medizin oder Biologie, das kann sein, aber. Ich auch nicht, waren auch Psychologen, die das. Ja, aber das ist alles Humbug. Was glaubst du, ist alles Humbug? Nee, aber kalte Luft ins Gehirn. Ja, man kann sich auch ein Loch reinbohren. Müsste man lesen, was die wirklich gemacht haben. Also das klingt, wer weiß. Na, sie haben halt Temperatur mit Gähnen korreliert. Ob man das darf, sei jetzt mal dahingestellt. Aber kreativ ist, kann man alles mit allen korrelieren. Also daran sollte nicht scheitern. Aber Ich gucke dann an, was du verlinkst dazu. Mal schauen. Was ja, wir irgendwas wird dabei rumfallen. Ich habe sogar ein DOI dazu. Das heißt, im Zweifelsfall kann man sogar die Originalgeschichte nachlesen. Was ich auch noch gelesen habe, wo ich gerade beim Lesen bin, das fand ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die habe ich im Standard gefunden, also der österreichischen Zeitung. Eine Soziologin der Uni Graz hat eine Dissertation geschrieben mit dem Titel Straßenjugendliche in Graz, Verlaufsprozesse von Straßenkarrieren. Und hat einfach ein paar interessante Ergebnisse daraus gefasst. Die würde ich, also wenn ich Zeit hätte und drankomme, würde ich diese Dissertation am liebsten mal ganz lesen wollen, weil die hat halt knapp 40 Jugendliche begleitet oder junge Menschen begleitet, die auf der Straße leben. Und zwar vom Frühling bis Herbst 2008 und hat auch weiter darüber hinaus noch Kontakt mit denen gehalten, um die Straßenkarrieren weiter zu verfolgen. Hat zum Beispiel rausgefunden, dass auf der Straße zwei Kategorien von Menschen landen, und zwar einmal die aus problematischen Elternhäusern kommen und welche, die durch Freunde zufällig da reinrutschen, weil sie es mal ausprobieren wollen. Also praktisch so als Ausflug in eine Straßenkarriere. Ne? Jugendliche, die vielleicht abhauen oder sonst wie. Kann ich mir vorstellen, ja. Und die laufen halt Gefahr, sich in so einer Festsetzungsphase dann tatsächlich auf der Straße zu etablieren, obwohl es eigentlich jetzt im Sinne von, ich muss von irgendwo fliehen, überhaupt keinen Grund gibt, auf der Straße zu leben. Und die bleiben dann halt einfach da. Und da gibt's dann halt so Zusammenhaltsprozesse und Rituale, die dazu führen, dass die Gruppen zusammengeschweißt werden. So Saufen, Drogen, Aggression, aber auch halt bestimmte sozialistische oder kommunarde Geschichten. Ne? So, also Teilen wird da auch sehr, sehr groß geschrieben. Und was sie schreibt ist, und das finde ich halt sehr interessant wieder, alle wollen raus und die meisten schaffen es sogar. Das heißt, das heißt ja so oft, ja, die sitzen ja freiwillig auf der Straße rum. Vielleicht ist das gar nicht so. Das fände ich mal interessant zu gucken, was in dieser Dissertation steht, ob sie das auch irgendwie abgefragt hat. Also ob die da freiwillig sitzen oder ob sie gezwungenermaßen da sitzen. Ja. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz interessante Geschichte. Ihre Bachelorarbeit hat sie, Mist, steht hier nicht mehr. Ihre Bachelorarbeit hat sie auch über irgendwie so ein Thema geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Carina Fernandez von der Uni Graz heißt die Dame, die das geschrieben hat. Also wer da drankommt, ich würde eine Kopie nehmen. Ich habe noch eine Frage an dich. Bitte. Frage von einem... Ach Gott, wir haben Hörerfragen vergessen. Ja, die ist schon eine ältere Frage, ein bisschen von Spotnik, und da bist du der Experte. Mhm. Da geht es um Kopfhörer. Ach Gott. Er schreibt, ich sitze gerade in der Bibliothek, habe Kopfhörer auf und habe gerade mein Licht angeschaltet, eine Leuchtstoffröhre. Die Lampe geht an und es knackt kurz im Kopfhörer. Ja. Warum? Das ist eine interessante Frage. Da ist ein, ich kann das auch nur mutmaßen. Also in der Leuchtstoffröhre, da wird Plasma erzeugt. Ha, Plasma. In der Leuchtstoffröhre wird ein Plasma erzeugt. Also wird ein Gas durch Anlegen einer elektrischen Spannung werden die Elektronen von den Atomkernen gelöst und flitzen da so rum, und darum gibt's da Leuchten. Und in diesen Leuchtstoffröhren sind Starter. Ich weiß nicht, was diese Starter machen. Ich weiß nur, dass sie so heißen. Das sind kleine graue runde Dingsi, die unter der eigentlichen Leuchtstoffröhre nochmal in diese Halterung, also in die Fassung geschraubt werden. Und ich vermute mal, dass diese Starter irgendwie Kondensatoren sind oder sowas. Das heißt, da wird für einen kurzen Moment sehr viel Energie freigesetzt. Und wenn du an einem Punkt im Raum sehr viel Energie freisetzt, überträgst du Radiowellen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Kopfhörer nicht gut genug gegen Radiowellen abgeschirmt ist. Oder zumindest nicht gut genug abgeschirmt ist gegen Radiowellen auf einer bestimmten Frequenz und darum kurz knackt. Ja, das ist ganz auch ein bisschen weniger kompliziert. Ich meine, der Verein, ich bin Geisteswissenschaftler, was soll ich sagen? Der Verein, wo du arbeitest, das ist der Rundfunk. Und wenn du überlegst, warum der Rundfunk heißt, das geht auf den Herrn Helmholtz, den du auch kennst, zurück. Ah, nicht Helmholtz, bitte. Nee, Herz. Herz meine ich, ja. Helmholtz war der mit den Resonatoren. Ja. Herz hat damals ja herausgefunden, dass es elektromagnetische Wellen wirklich gibt. Er hat als erster nachgewiesen. Und zwar, indem er Rundfunken erzeugt hat. Also er hat quasi so ein Gerät gehabt, wo halt irgendwie das war irgendwie so ein rundes Dingens, weiß ich auch nicht genau, da ist halt ein Funken entstanden. Und mit dem hat er halt seine Funken erzeugt. Diese Funken haben elektromagnetische Wellen ausgelöst, die er nachweisen konnte. Also das war der erste Rundfunken. Und wie gesagt, deshalb, wenn du jetzt irgendwie Licht anschaltest oder keine Ahnung, irgendwie andere elektrischen Geräte, dann entstehen halt auch, so, wie du sagtest, elektromagnetische Entladungen, die halt dann elektromagnetische Wellen erzeugen, Radiowellen, die halt dann, je nachdem, dein Empfänger, was auch immer es ist, Kopfhörer, Radio, sonst irgendwas, auffangen kann. Und in der Leuchtstoffröhre scheinen besonders hohe, was ist das, Ströme, also besonders hohe Magnetfelder dann zumindest kurzfristig zu entstehen. Da hast du sowas dann auch mit drin, ja. Ich merke das, wenn ich irgendwo bei mir, muss keine Leuchtstoffröhre sein, ich habe eine ganz normale Glühbirne bei mir zu Hause und dann, wenn ich die einschalte, knackt es in der Box von meinem Fernseher. Also das ist halt, ja, du sendest halt elektromagnetische Wellen aus und die Geräte, die Dinger empfangen können, die empfangen die dann. Lass das mal nicht die Elektroesoteriker erfahren, du. Huiuiuiui, die machen nie wieder Licht an. Ja, das ist dann... Oder nur noch gut entstörtes Licht. Genau, durchgestrichenes Licht. Genau. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Ist nicht tot.